alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur physikalischen Soiree, mittlerweile die Ausgabe 192, das geht also jetzt schon einige Jahre, aber wir haben diesen Gesprächsanteil ein bisschen vergrößert und das ist einfach eine Möglichkeit, zu Wissenschaftlern zu kommen und aus erster Hand etwas zu erfahren, was passiert. Und es ist schon wieder was passiert, wenn man beim Wolf-Haas-Krimi, beim Brenner bleibt. Es ist nämlich was mit der dunklen Materie passiert, dass die nicht mehr so gut in dieses Gesamtmodell des Universums hineinpasst, um alles zu erklären. Das ist jetzt so die kurz gefasste Schlagzeile. Ich bin zu Gast bei Gerhard Hensel. Herr Hensler. Vielen Dank für die Einladung und dass Sie erzählen, was eigentlich passiert ist. Wir sind übrigens hier am Institut für Astronomie. Astrophysik. Wir sind Physiker und deshalb haben wir uns im Grunde genommen auch Astrophysik genannt, weil in der Astrophysik oder Astronomie die grundlegenden Erkenntnisse durch photoelektrische oder elektromagnetische Strahlung erfolgt und wir daraus eigentlich genauso wie Physiker unsere Kenntnisse im Grunde genommen durch Experimente eigentlich bekommen, die wir aber nicht selber durchführen, wo wir aber die Signale im Grunde genommen erhalten. Ne? Und deshalb ist es Astrophysik, weil es auf der physikalischen Grundlage der Natur im Grunde genommen basiert, was wir für Erkenntnisse daraus ziehen. Gibt es jemand anderen auch, der sich mit Astronomie beschäftigt, außer die Physiker? Also Astrophilosophie. Nicht, dass man das mit der die Astronomie ist eigentlich jetzt relativ breit aufgestellt, weil durch neuere Erkenntnisse sowohl Biologie als auch Chemie hineinfällt. Wenn wir Modelle zum Beispiel entwickeln am Computer, dann spielt praktisch die Computational Physics oder Informatik spielt da sehr stark rein. Also es ist im Grunde genommen, sagen wir mal, es hat seine Finger sehr stark auch in andere Richtungen. Wir können heute also zum Beispiel auch in der Mineralogie finden wir im Universum praktisch Substanzen, die wir sonst im Labor erzeugen, die wir im Grunde genommen als Kristalle eigentlich kennen, aus der Mineralogie. Wir können im Labor nachvollziehen, welche Brechungsindizes die haben und wir sehen das im Grunde genommen dann im Universum auch. Anhand von polarisierter Strahlung können wir also feststellen, im Grunde genommen auch, was da für Substanzen vorhanden sind. Das ist also enorm eigentlich, was wir heute für eine Möglichkeit haben. Und die komplexen Moleküle, also wenn Sie Molekülchemie zum Beispiel heute nehmen, dann wissen wir im Universum, dass wir also Moleküle entwickeln können dort im Universum, die eine ganze Zeit im Labor überhaupt nicht bekannt waren, weil einfach die Dichten im Universum so gering sind, dass bestimmte sehr fragile Moleküle gar nicht mehr zerstört werden. Die wurden teilweise entdeckt und man kannte im Grunde die Übergänge nicht, weil man dieses Molekül gar nicht kannte. Und heute ist man aber so weit, dass man also natürlich auch mit Hochvakuum im Labor viele Sachen nachvollziehen kann, aber auch die Übergänge heute theoretisch im Grunde gut handhaben kann. Und weshalb das so spät entdeckt worden ist, das liegt daran, dass uns das vom elektromagnetischen Spektrum viele Bereiche erst nach und nach zugänglich waren. Ne? Also wenn wir heute die komplexen Moleküle, wie zum Beispiel auch Buggyballs, also diese großen C60-Moleküle, die im Grunde genommen sehr stabil sind, die man auch gefunden hat und in der Medizin sogar einsetzt, wenn wir die sozusagen untersuchen, dann ist es ein Spektralbereich, der uns eine ganze Zeit aufgrund der Atmosphäre, die wir haben, nicht zugänglich war. Da kommt die Strahlung nicht auf den Boden an. Und deshalb hat man das dann erst gefunden. Das ist der sogenannte Submillimeterbereich. Der ist also Kurzwelle, ist der normale Radiobereich, den wir kennen, aber wird von der Atmosphäre bereits zum Teil abgeschirmt. Und das hat man dann, also viele Linien oder die Spektren dort, die hat man eigentlich entdeckt, als man dann mit Stratosphären Flugzeugen sozusagen in Höhe, also um 12.000, 14.000 Kilometern Höhe oder sowas, mit normalen Teleskopen praktisch da erstmal Signale empfangen hat. Und dann hat man festgestellt, dass da eine Vielzahl von Linien so dicht beieinander ist, dass man also die Vielfalt von Molekülen, die man sich vorher überhaupt nicht vorgestellt hat, auch die Komplexität, dass man die also da wirklich sogar detektieren kann. Aber da gibt es dann praktisch die Astrochemiker eben auch. Da gibt's, also Sie können sagen Astrochemie, Astrobiologie, wie soll man sagen, Astrophysik ja sowieso und dann vielleicht Mineralogie noch dazu, ne? Und die Astrophysiker, die sind die praktisch, die diese Verbindung nach außen machen, weil wie kommt man denn zur Erkenntnis? Durch elektromagnetische Wellen? Ja, das ist das, was wir im Grunde empfangen. Teilweise haben wir natürlich auch Teilchenstrahlung. Also es gibt hochenergetische, wir nennen das kosmische Strahlung, die in hochenergetischen Prozessen wie Supernova-Explosionen und um schwarze Löcher herum zum Beispiel auch ausgesandt werden. Die können wir dann als nicht direkt als Teilchen, aber wir sehen die Auswirkung der Teilchen, wenn die in die Atmosphäre eintreffen. Dann hat man dieses Cherenkov-Licht, was Sie wahrscheinlich eben auch kennen, wo im Grunde genommen also die Teilchen, Atmosphärenteilchen treffen und dort im Grunde genommen also so eine Spallation machen von den Teilchen, die werden bis auf Elementarteilchen herunter, eine ganze Teilchensequenz wird da erzeugt, weil die mit sehr hohen Energien reinkommen, deshalb leuchtet das praktisch in der Atmosphäre. Also die haben, wenn sie in eine dichtere Atmosphäre hineinkommen, eigentlich sogar Überlichtgeschwindigkeit. Also jetzt erstmal so hypothetisch, und aber deshalb leuchten die, weil sie im Grunde genommen mit der Dichte des Mediums wird die Lichtgeschwindigkeit kleiner und die kommen natürlich mit ihrer eigenen Geschwindigkeit erstmal aus höheren Zonen an und deshalb müssen die Energie verlieren. Und diese Energie, die sehen wir als Cherenkov-Licht. Also nicht nur hypothetisch, sondern wirklich. Die wirklich, ja, ist wirklich. Weil einfach die Lichtgeschwindigkeit nicht ihre Maximalgröße ausspielt. Ja. Und die Kosmologen? Wiederum, was machen die genau? Naja, also das ist heute eben auch das Spannende. Die Kosmologie, die geht heute in die Richtung der Elementarteilchenphysik. Ne, weil wir, also nicht nur über die dunkle Materie, wir müssen im frühen Universum, als das Universum über den jetzt hypothetischen Urknall, den wir ja eigentlich fordern, weil da viele Indizien dafür sprechen. Wenn wir diesen Urknall uns genauer anschauen, dann geht der im Grunde genommen in der Energie, also in der Dichte und in der Temperatur des Materials, also des Mediums, geht der so weit, dass wir das heute selbst in Teilchenbeschleunigern noch nicht alles nachvollziehen können. Wir kommen also nicht zu den ganz hohen Energien. Und da hat sich ja eigentlich die Substanz erst aufgebaut. Also das, was wir als baryonische Materie kennen, das hat sich praktisch aus einer Ursuppe aufgebaut, dann sind Hadronen, Leptonen sind dann ausgefallen, also eigentlich die Teilchen, aus denen heute unsere Atome bestehen. Und die haben sich dann durch die schnelle Expansion regelrecht entkoppelt. Also man muss es so sich vorstellen, dass da eine Ursuppe da war, die erstmal aus so einem Substrat bestand, was dauernd wechselgewirkt hat. Ja, also da ging von eine Teilchenart in die andere sozusagen und über. Unsichtbar, undurchsichtig. Undurchsichtig, richtig. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden da nicht reinschauen können, weil dort noch kein Signal rausgekommen ist. Mhm. Ne? Die war eben so dicht, dass also wenn da Photonen erzeugt worden sind, dann haben die Photonen sofort wieder ein nächstes Teilchen getroffen und konnten nicht rauskommen. Und erst als die Materie dann so weit, also das Universum muss man erstmal sagen, so weit ausgedehnt war, dass die Materie sich nicht mehr so regelmäßig stoßen konnte, sondern sich dann also zum Beispiel Protonen, Elektronen gebildet haben und dann auch kombiniert haben zu Wasserstoff, zu dem leichtesten Element, da ist das Universum dann durchsichtig eigentlich geworden. Ne? Und von daher haben wir eigentlich, muss man sagen, die erste Information überhaupt über das Universum und auch die Hintergrundstrahlung, die wir heute so detektieren, ja, die kommt eigentlich aus dieser Trennung oder Abkopplung von Strahlung und Materie. Und dann gibt's aber noch diese Gruppe von Menschen, die jetzt simulieren und am Computer sitzen und versuchen, ein Modell über das Universum zu kriegen und wie sich das entwickelt hat. Die sind natürlich dann auf diese Daten angewiesen, dass jemand rausschaut und sagt, na, wie schaut's denn aus und passt das mit unserem Modell überein? Und da sind wir jetzt beim Kern der Sache. Mhm. Wenn Sie gesagt haben, zuerst die baryonische Materie, das ist also die Materie, die man auch beobachten kann, 5%, so ist das Standardmodell. 4-5%. Das, wenn man also quasi mit einem Fernrohr oder mit einem Radioteleskop raussieht, ist das, was man bemerkt. 95% ist dunkle Energie, dunkle Materie. Und jetzt ist eben was passiert. Da ist schon was. Genau. Das war eben der Anlass. Das war die Pressemitteilung von der Uni. Und was ist denn da jetzt eigentlich geschehen? Also, man kann nicht sagen, dass da jetzt was Neues geschehen ist, sondern wir haben Zweifel daran, dass unser Weltbild, was also lange Zeit gestrickt worden ist, weil man Erkenntnisse hatte, dass offensichtlich die Gravitation nicht ausreicht, um ganz bestimmte Aggregate, die wir im Universum kennen, zusammenzuhalten. Das expandiert zu schnell für das, was man Das Universum expandiert zwar, aber es gibt dann eben Verdichtungen der Materie und diese Verdichtungen der Materie, die ziehen sich so stark an, dass sie sich abkoppeln von der Expansion. Das sind so, Moment mal. Galaxienhaufen. Das geht sehr schnell. Also diese Verdichtungen der Materie, die man da beobachten kann, das sind so ungefähr wie diese, wie sagen Sie in Deutschland, Staubmäuse unterm Bett. Naja, also, können Sie sagen, ja gut. Da ballt sich etwas zusammen und man muss jetzt irgendwie erklären, wie die Kräfte da sind. Und das ist jetzt mal praktisch beobachtbar, die Staubmäuse. Ja. Aber was ist jetzt das Problem dabei? Das Problem dabei ist, dass man also um zum Beispiel jetzt diese Gravitation, die wir in Galaxienhaufen haben, wo Galaxien also durch die Gravitation gebunden sind, oder eine Galaxie, die rotiert, und da wissen wir, dass diese Galaxien also schon seit 10, 12, 13 Milliarden Jahren diese Struktur haben und rotieren, die müssten längst auseinandergeflogen sein, wenn sie nur aus der Materie bestehen würden, die wir im Grunde genommen jetzt sehen. Denn wir können heute sicher sein, dass wir eigentlich bis auf, es kann sein, dass ein paar Prozent verborgen sind, aber den Rest, den sehen wir über das gesamte elektromagnetische Spektrum. Und genau, sehen heißt also nicht nur, was da funkelt und leuchtet, wenn ich rausschaue mit dem Auge, sondern auch das kurzwellige, ultrakurzwellige Licht, Radiostrahlen, richtig, alles, was alles, elektromagnetisch Wir haben also heißes Gas, was im Röntgenbereich strahlt, was wir auch im Radiobereich uns anschauen können und was dann im Radio... Wir können ruhig unterbrechen, ja, das ist kein Problem, wenn Sie... Ja? Jetzt nicht. Ja, also diese Woche überhaupt nicht mehr, weil ich nämlich ab morgen weg bin. Okay. Ja. Also wir haben heißes Gas, was wir im Röntgenbereich aufgrund der hohen Temperaturen von 10 Millionen bis 1 Million Grad oder sowas beobachten können. Wenn Magnetfelder angekoppelt sind, dann sehen wir dieses Gas sogar im Radiobereich strahlen, weil eben elektrisch geladene Teilchen dann um die Magnetfelder sozusagen spiralen und dabei ihre Energie abgeben. Dann haben wir einen Bereich, den nennen wir also extreme UV. Das ist so zwischen dem optischen Bereich und dem Röntgenbereich, wo wir Strahlung haben von hochionisierten schweren Elementen. Und dann kommen wir in den optischen Bereich. Da sehen wir eigentlich die Sterne leuchten. Unser Auge ist ja, das muss man sich ja auch erstmal klar machen, aufgrund der Evolution ist unser Auge wirklich an die Strahlung der Sonne ideal angepasst. Ja, wir haben genau die Hauptempfindlichkeit bei unseren Rezeptoren, wo die Sonne ihre Hauptstrahlungsverteilung hat. Wenn wir jetzt unser Auge empfindlich wäre in anderen Spektralbereichen, dann würden wir vielleicht die Sonne schwächer sehen und würden also andere größere Aggregate ganz anders sehen. Und wenn wir dann in den Infrarotbereich hineinkommen, da sehen wir also Sterne zum Beispiel, die relativ schwach strahlen, die noch eine Strahlungsverteilung bei niedrigen Temperaturen haben. Und dann kommen wir im Grunde genommen schon in den Ferninfrarotbereich. Da strahlt zum Beispiel dieser Staub, also diese festen Teilchen, die wir auch als Minerale im Universum vorliegen haben, die nehmen die Energie der Strahlung von Sternen zum Beispiel auf, wandeln die eigentlich um, weil sie aufgeheizt werden in eine andere Strahlung bei einer anderen Temperatur. Und deshalb kommt es im Infraroten und Ferninfraroten, also im Langwelligeren, mehr zum Tragen. Und wenn wir dann in den Submillimeterbereich hineinkommen, bevor wir also in den Radiobereich kommen, für den unsere Atmosphäre ja durchlässig ist, da sehen wir dann praktisch diese Moleküle, also diese hochkomplexen, in sehr dichten Teilen des Universums sozusagen oder dichte Materieteilchen oder Teilen da sich formenden Moleküle, wobei wir auch nicht sicher sind, ob wir alle sehen, denn je kühl, das Universum muss immer kühler und dichter sein, damit es überhaupt komplexere Moleküle bilden kann. Wenn sie aber praktisch einen kleineren Bereich haben, der kühl und dicht ist, kommt wahrscheinlich nicht genügend Strahlung an, dass wir sie überhaupt messen können. Das ist die Krux dabei. Ja, wir sind ziemlich sicher, dass es also so sehr dichte Bereiche im Universum auch gibt, wo wir einen Übergang haben vom Gas, wo sich auch Sterne dann bilden, von praktisch von dem Gaszustand zu dem Sternzustand. Aber wir sehen diesen Sprung sehen wir einfach nicht. Ja, da ist also Größenordnungen sind dazwischen in der Dichte, wo sich bestimmt also ganz komplexe Prozesse abspielen. Die leuchten aber wahrscheinlich zu wenig, dass wir die entdecken können. Und dann ist man schon fast oberhalb von der absoluten Nullpunktgrenze, ja, wo wir schon sowieso kaum noch eine Information aus irgendwelchem, aus dem Material herausbekommen. Und im Radiobereich, na, da sehen wir zum Beispiel, da ist es sehr interessant, dass wir also nicht nur das heiße Gas, was an Magnetfelder gekoppelt ist, sehen, sondern wir können auch die Hauptsubstanz des Universums in baryonischer Materie, nämlich den Wasserstoff, den neutralen Wasserstoff, den können wir gerade im Radiobereich sehen. Und der hat uns, das ging so in den, na sagen wir mit der Radiotechnologie aus dem Zweiten Weltkrieg, kamen dann die ersten Erkenntnisse so in 50er Jahren, 60er Jahren, wie das Universum gerade in diesem, das ist die sogenannte 21. 25-Zentimeter-Linie vom neutralen Wasserstoff, wie da das Universum aussieht. Und das, da hat man eben Strukturen gesehen, hat man vorher sich nicht vorgestellt, ja, dass so viel Gas auch vorhanden ist. Mhm. Und deshalb können wir heute sagen, sobald wir ein neues Fenster in dem elektromagnetischen Spektrum geöffnet haben, haben wir neue, also nicht nur neue Erkenntnisse bekommen, sondern wir haben auch neue Objekte gesehen. Ja, es gibt, als nachher das Infrarote kam, da waren Galaxien plötzlich sichtbar, die viel heller strahlen als unsere Milchstraße, wo man das nicht dachte, irgendwo muss die Energie herkommen. Ne? Das sind zum Beispiel verschmelzende Galaxien, wo zwei Galaxien miteinander kollidieren. Dann sieht man also heute dann mit besseren Beobachtungsmöglichkeiten, sieht man dann auch diese Arme, die hinausgehen als Gezeitenarme. Mhm. Aber da spielen sich sehr komplexe Prozesse ab, der Sternentstehung zum Beispiel auch, wo Energie frei wird aus dem Kollaps oder aus dem Kollidieren sozusagen dieser beiden Galaxien. Und das sieht man, weil es sehr stark mit Staub zusammenhängt, sieht man das sehr stark im Infraroten. Und das war eine völlig neue Objektklasse, die ist so in den 70er, 80er Jahren herausgekommen. Völlig neue Objektklasse in der Astronomie. Ja. Und wenn man jetzt alles zusammenfasst, was man hier sieht, sagen Sie, müsste, und das in sein Erklärungsmodell einbaut, müssten eigentlich die Galaxien auseinanderfliegen. Richtig. Und sie tun es aber nicht. Nein, sie tun es nicht. Nur, wir haben eben die Expansion des Universums, aber die komplexeren Aggregate, wie zum Beispiel in einem Galaxienhaufen, wo also tausende von Galaxien zusammenhängen, die bleiben auch zusammen. Das sehen wir daran, dass im Grunde genommen die Galaxien, weil es eben praktisch sich entwickelt, diese Strukturen im Universum werden also, die dichteren Strukturen werden immer dichter und die leeren Gebiete werden immer leerer, da muss die Gravitation praktisch das zusammenhalten. Das ist auch in der Galaxie selbst, die rotiert. Und wenn wir jetzt in zum Beispiel unserer Milchstraße, also in einer normalen Galaxie uns angucken, wie viel Materie haben wir da als baryonische Materie zur Verfügung? Also die sichtbare Materie. Die sichtbare, um das zusammenzuhalten, da reicht es nicht. Und man sieht auch an der Rotationskurve, also die rotieren diese Galaxien und die Rotationsgeschwindigkeit ist konstant. Das kriegen sie, also wir kennen das bei uns im Planetensystem, da haben wir ein Zentralobjekt, da geht also die Rotationsgeschwindigkeit Kepler nach außen, fällt die ab, also die äußeren Planeten rotieren langsamer um die oder laufen langsamer um die Sonne herum als die inneren Planeten. Von ihrer Bahngeschwindigkeit her. Hm. Das wäre jetzt, wenn man ein Zentralobjekt hat. Jetzt haben wir natürlich eine Massenverteilung in der Galaxie selbst, wo also jedes Massenteilchen auch ein anderes Massenteilchen anzieht. Dann würde man aber trotzdem erwarten, dass es nach außen zwar nicht keplerisch, aber dass es trotzdem abfällt, weil nach außen auch die Helligkeit dieser Galaxien abfällt und deshalb einfach weniger von diesem strahlenden Material vorhanden ist. Und da fing man dann an, das ging schon in den 60er Jahren los mit Zwicky, der hat sich hauptsächlich Galaxienhaufen angeschaut und dann die Vera Rubin in den 70er Jahren, die stellte dann fest, dass man da irgendwas braucht, da ist also ein Defizit in der Materie, in der Gravitation, die man eigentlich braucht, um eine Galaxie zusammenzuhalten und das hat man dann als dunkle Materie erstmal erklärt, ne? Dunkel, weil man es nicht beobachten kann. Richtig, das war erstmal, man wusste ja nicht, was das für ein Substrat ist, ne? Weiß man heute auch noch nicht, aber es hätte ja auch sein können, dass es irgendein Zustand ist der normalen baryonischen Materie, den wir halt damals noch nicht sehen konnten. Ne? In 70er Jahren, da hat man, wie gesagt, gerade einen Radiobereich zur Verfügung. Im Röntgenbereich fing man gerade mal an, mit so Ballondetektoren Detektoren mit Ballons in die Stratosphäre zu schießen. Da hatte man also noch keine große Erkenntnis, wie die heiße Materie zum Beispiel verteilt ist. Und das hätte sein können, dass durchaus irgendwo was verborgen ist im elektromagnetischen Spektrum, was vielleicht das ausmachen könnte. Mhm. Aber heute sind wir sicher, da fehlt was, sagen wir mal. Ne? Wenn wir, und das ist der eine Ansatz, wo eben auch Kollegen da drüber hinweggehen, wenn wir die Newton'sche Gravitation eigentlich immer ansetzen. Das ist ja unser, wir müssen ja physikalische Postulate einsetzen. Dass sich die Dinge anziehen mit einem bestimmten Gesetzmäßigkeit. Richtig, ne? Ja. Und Newton hat es halt gefunden, man sagt ja immer, dem ist dann der Apfel da auf den Baum gefallen, auf den Kopf gefallen vom Baum. Und da kam er eben drauf und das hat man dann durch Messungen, aber auf kleineren Skalen im Grunde genommen hinbekommen, dass die Gravitation mit dem Quadrat des Abstands abnimmt. Der ist halt auch draufgekommen, der Newton, weil Kepler, glaube ich, vorher, nein, wer war vorher? Worauf konnte Newton zurückgreifen, dass er dieses Gravitationsgesetz entdeckt? Er konnte schon auf die Planeten, Daten. Astronomischen Daten zurückgreifen und hatte daraus natürlich schon einen ganz guten Ansatzpunkt, dass also offensichtlich da auch bei unserem Planeten, bei den Planeten, wie die sich um die Sonne herum bewegen, dass da eine ganz bestimmte Gravitation eben auch mit dem Abstand abfällt. Ne? Ja, jetzt müssen wir das nochmal geschwind sortieren. damit man das nämlich nicht verwickelt. Galaxie und Galaxienhaufen. Also wenn wir davon ausgehen, wir sind, unser Sonnensystem befindet sich in der Galaxie der Milchstraße. Mhm. Da sehen wir ein Band, also weil wir eben von unserer Position in dieser Galaxie eben das eben nur von mittendrin oder vom Rand ein bisschen als spiralarm sehen können. Dann kommt lange halbwegs nichts. Ich sage jetzt einmal halbwegs nichts, weil es gibt ja was dazwischen. Da können wir gleich verreisen auf den Podcast von Florian Freistetter, auf die Sternengeschichten, der sich nämlich jetzt einmal genau angeschaut hat, was ist denn eigentlich zwischen den Sternen und den Galaxien. Da ist nämlich auch jede Menge los eigentlich von den Molekülen. Aber die nächste Galaxie ist dann der Andromeda-Nebel. Und die nächste größere, muss man die nächste sagen. Größere, ja, die nächste okay. größere, ja. Also wie unsere Milchstraße ungefähr erwartet ist. Ne? Und wenn man jetzt mehr von diesen nächsten Galaxien nimmt, dann hat man einen Galaxienhaufen. Sehe ich das richtig so? Oder sagen Sie was, praktisch, da gibt es ja noch kleinere Galaxien dazwischen und die bilden jetzt mit uns allen da einen Haufen. Nein, wir schauen uns das so an, wo wir eine ganz bestimmte Dichte von Galaxien erreichen, die gravitativ aneinander gekoppelt sind. Aber jetzt sind es zwei, der Andromeda-Nebel und das bezeichnen wir noch nicht als Haufen, sondern nur als Gruppe. Und da gibt es also ganz viele Gruppen um uns herum. Da sehen wir also zum Beispiel eine Gruppe, da ist Hauptgalaxie ist da zum Beispiel M81, die hat noch eine kleinere andere Galaxie dabei und so weiter. Das Moment, Gruppe, das verstehe ich noch nicht. Also die Milchstraße ist klar, ist eine Galaxie. Mhm. Was ist dann eine Gruppe? Wenn nur ganz wenige massereiche Galaxien zusammen, also jetzt gravitativ gekoppelt sind, das können zwei, wie bei uns in der sogenannten lokalen Gruppe, da ist es Andromeda und unsere eigene Milchstraße, dann ist als nächstes, die ist aber schon eine Größenordnung schwächer in ihrer Masse, dann diese M33, viele sagen also Triangulum-Galaxie, die gehört dazu und viele so kleine Satellitengalaxien. Ah, ja. Aber die Hauptmasse kommt von zwei oder drei oder sogar teilweise vier oder fünf großen Galaxien, aber nicht von Tausenden. Ja. Wenn wir jetzt Tausende wirklich sehen und da ist die nächste, der nächste, oder da, dann bezeichnen wir es als Haufen und der nächste Haufen ist der Virgo-Haufen. Der ist jetzt schon, wenn man das in Lichtjahren ausdrücken wollen, dann ist der schon über 50 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Mhm. Und da sehen wir wirklich eben, dass also eine viel höhere Galaxiendichte, also jetzt Galaxien pro einem Volumen, von einer Volumeneinheit vorhanden sind als in so einer lokalen Gruppe. Ja, also die nächste Gruppe, die wir haben, die ist nicht so dicht dran, dass wir sagen können, wir erreichen die Dichte wie in einem Haufen. Ja, verstehe. Ne? Okay. Und dieser Haufen ist dann eben auch gravitativ gebunden. Das heißt, wir sehen, dass die Galaxien dort herumschwirren. Die sind nun nicht auf Kreisbahn, sondern wir wissen heute auch noch, dass Galaxien weiter einfallen. Also der Haufen hat sich gebildet. Mhm. Der sammelt ja durch seine Gravitation seine Umgebung auf. Ja. Ne? Also er zieht die regelrecht an. Ja, ja, ja. Und deshalb sagte ich vorher mal, da wo es dicht ist, kommt noch mehr dazu. Ja, ja. Und da wo es dünner ist, da wird es immer dünner. Ne? Die Staubmäuse unterm Bett. Durch die Expansion. Ne? Das Universum wird es dann auch noch dünner. Und da wissen wir aber eben, dass das gravitativ gebunden ist oder sein muss, sonst wäre es nicht so langlebig im Grunde genommen. Wir sehen da also in den Galaxienhaufen, das muss schon seit Milliarden Jahren oder seit mehr als 10 Milliarden Jahren, müssen eigentlich die Galaxien dort schon zusammengesessen haben, sonst könnten wir ganz bestimmte Galaxientypen auch nicht verstehen. Da sind also so elliptische Galaxien, die gar kein Gas mehr enthalten, die nur rund sind, eine alte Sternkomponente haben, die müssen sich sehr früh entwickelt haben und die können sich so nach unserem heutigen Verständnis nur dort entwickelt haben, wo bereits Materie relativ dicht war vor mehr als 10 Milliarden Jahren. Diese, von denen Sie gerade sprechen, das sind in unserem Haufen praktisch diese Satellitengalaxien. Nein, was ich meine, das sind große Galaxien, die sogar massereicher sind als unsere eigene Milchstraße. Ja. Und die bestehen heute fast nur noch aus Sternen. Die müssen also irgendwann mal eine sehr schnelle Entwicklung aus dem Gas zu den Sternen gemacht haben. Und das können sie eigentlich nur machen, wenn sie entweder mit einer anderen Galaxie zusammenstoßen oder drei Galaxien miteinander verschmelzen. Wir sehen solche Prozesse heute auch, ja. Und wir können von daher das durchaus im Universum zurück extrapolieren, auch wenn wir es nicht genau dann erkennen können, wenn es also sehr weit entfernt ist von uns, also sagen wir mal 12 Milliarden, 13 Milliarden Jahre her ist, dann können wir es nicht mehr so gut sehen, aber wir sehen trotzdem die Auswirkung teilweise aufgrund der Strahlung oder dass diese Objekte sehr unregelmäßig aussehen. Und dann kann man im Lauf der Zeit, wenn wir also im Zurückblicken von uns, können wir praktisch jede Epoche können wir uns anschauen, zwar weniger deutlich, das ist klar, aber wir können eigentlich da nachvollziehen, wie das Universum sich entwickelt hat. Das das. Also deshalb keine Spekulation mehr drin. Und weil dann sehen je älter, also praktisch eine Galaxie immer aus Gas besteht und aus Aggregaten, sagen Sie, glaube ich, auch Sternen. Na, ich sage immer Aggregat, sage ich immer, da gehört also Gas und Sterne zusammen. Okay. Das ist aber das Aggregat. Okay, ne? Sterne so. Und Gas praktisch, und je weniger Gas, desto älter ist es. Ja, wir müssen nämlich aus dem Gas können wir erst Sterne entstehen lassen. Ja. Die Sterne geben zwar auch ein bisschen Gas zurück, das sehen wir dann heute an den schweren Elementen, ne? Also alle Elemente, die wir außer Wasserstoff, Helium und Lithium um uns herum haben, sind bereits durch den Sternprozess durchgelaufen. Mhm. Wir können also sagen, da gibt's ja auch das schöne Lied, wir sind alle aus einem Stern, sozusagen. Ja. Wir sind wirklich da durch diesen Prozess bereits durchgelaufen, um Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und auch schwere Elemente noch zu produzieren. Müssen sie eigentlich durch die Nukleosynthese, aus der der Stern seine Energie bezieht, indem er leichtere Elemente verschmelzen lässt in seinem Innern, müssen wir eigentlich durchgelaufen sein. Und auch diese Entwicklung können wir praktisch im Universum direkt verfolgen. Wir können also zu ganz bestimmten Rückblickzeiten können wir sagen, wie sich die Elemente entwickelt haben. Wir können wir eben hinausschauen und das Licht eben... Und immer zurückschauen. Wir haben immer einen Rückblick in die Vergangenheit. Weil das Licht ja braucht, bis es zu uns richtig kommt. Richtig. Und je weiter wir zurückschauen, umso geringer sind die schweren Elemente. Das ist eine klare Sache, die wir sehen, ja. Gibt es da Entfernungen, in der das Licht gar nicht mehr zu uns kommen kann, weil es in die andere Richtung praktisch geht? Naja, nee, nicht in die andere Richtung. Also wenn ein früher Stern oder eine frühe Galaxie ihr erstes Licht abgesandt hat, dann geht das Licht erstmal mit endlicher Geschwindigkeit von diesem Punkt eigentlich dann oder Staubkorn im Universum geht's eigentlich los. Und man kann sich das vorstellen, dass sich das, wenn es sich ausbreitet, nur ganz bestimmte Nachbarn erstmal erreicht. Ja, ne? Und bis da, und wenn wir in diesen sogenannten Lichtkegel hineinkommen, dann können wir im Grunde erst was sehen. Es könnte durchaus sein, dass etliche Objekte außerhalb des Lichtkegels für uns jedenfalls liegen und dann sehen wir die immer noch nicht. Ne? Jetzt sind wir ja bei dieser Problemstellung. Das heißt, mit 5% beobachtbarer Materie können wir nicht erklären, dass die Galaxienhaufen nicht auseinanderfliegen. Ja, richtig. So, dunkle Materie und dunkle Energie wurde eingeführt, um eine Komponente ins Spiel zu bringen, dass die Simulation, also unser Verständnis, zusammenpasst mit dem, was man eben beobachtet. Rätselhaft ist ja diese dunkle Materie so gesehen ja eigentlich gar nicht, weil sie hat ja bestimmte Eigenschaften, die man ihr zuschreibt, so definiert man sie quasi. Die Frage ist nur, ob es gibt. Ja, ja. Muss es geben, weil es eben die Auswirkung. Es gibt ja auch die Kraft der Liebe. Wir sehen ja, die wissen wir genau, was sie ist. Ja, die hält Menschen zusammen. Die ist entfernungsmäßig, nimmt sie nicht ab. Also im Gegenteil. Sind Sie sicher? es gibt, wenn ein Ozean dazwischen ist, ist es schwierig, aber im Prinzip, ist es doch eine ungewöhnliche Entfernungsabhängigkeit. Aber die ist individuell abhängig. Die ist dann auch noch, richtig, ne? Da hat man eine individuelle Abhängigkeit und das sollte im physikalischen Zustand eigentlich nicht der Fall sein. Ja, aber sei es drum. Also praktisch, ich definiere diese Kraft der Liebe praktisch in dem Sinn mit dem, dass es zusammenpasst mit dem, was wir beobachten. Das ist bei der dunklen Materie ja auch so. Ja. Da ist es eben nicht individuell, sondern da muss es gesamtheitlich passen. Aber es kommt eben noch dazu, dass diese Materie, und deshalb hat man sie auch dunkle Materie nachher oder so exotische Materie vielleicht auch genannt, sie muss sich eben anders verhalten als diese normale baryonische Materie. Sie darf sich nur durch Gravitation kundtun. Ja. Also das heißt, wir sehen, da fehlt eben irgendwas in der Gravitation. Also so kann man es bemerken. Aber sie strahlt nicht. Ja. Ne? Und sie hat wahrscheinlich dann auch, weil sie nicht strahlen kann, oder das heißt, sie kann im Grunde genommen keine Energie wie zum Beispiel eine Galaxie abgeben. Wenn wir also unsere eigene Milchstraße uns anschauen, die ist abgeflacht. Ja. Und dieses Abflachen, das kriegen sie nur hin, wenn sie Energie verlieren. Also wenn sie aus einem rotierenden Ball, eine Sphäre, wenn sie den sich selbst überlassen und der kann also zum Beispiel Energie abgeben, dann wird der Druck in diesem Gasballon wird abnehmen und dann kann der, wenn er rotiert, eben abflachen. Und diese Energie, die dann abgegeben wird, die müssten wir als Strahlung empfangen. Das heißt, wir können also zum einen postulieren, dass diese dunkle Materie gravitativ sich kundtut, andererseits aber anders verteilt ist als zum Beispiel die baryonische Materie bei uns in der Milchstraße, weil sie keine Energie abgeben kann. Sie muss also im Grunde genommen noch in einem Zustand vorhanden sein, der aus dem frühen Universum sich transportiert hat, wobei man über die Gravitation natürlich durchaus auch Strukturen bilden kann. Ja, also sie können kleinere Strukturen miteinander verschmelzen. Da kann man auch sagen, eigentlich muss ich da auch Energie loswerden. Die können sie loswerden, indem sie zum Beispiel einen Teil der dunklen Materie beschleunigen. Das sind reine gravitative Wechselwirkungen. Dadurch ist es möglich, dass auch dunkle Materie klumpen kann, und das ist das Bild der kalten dunklen Materie, dass die aus kleinen Aggregaten, die wir im frühen Universum, also praktisch in der Bildung des Urknalls bereits vorgesät haben, dass aus diesen kleineren, dichteren Packungen, die wir dort haben, größere durch Verschmelzung zustande gekommen sind. Haben Sie gesagt vorgesät oder vorgesehen? Weil das ist nämlich jetzt ein subtiler Unterschied im Wort. Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Die vorgesät sind eigentlich. Vorgesät? Die sollten eigentlich als Saat vorhanden sein. Ach, die sollten als Saat vorhanden sein. Ja, die sollten als Saat vorhanden sein. Und zwar so müssen wir erstmal wieder noch komplizierter anfangen. Das Universum sieht eigentlich, wenn wir uns das in alle Richtungen anschauen, da sieht's homogen aus. Ja. Und es sieht auch so aus, als wenn es in alle Richtungen gleichmäßig schnell expandiert. Das nennen wir sozusagen kosmologisches Prinzip. Ja. Dieses kosmologische Prinzip macht uns sehr viele Sachen viel einfacher. Ja. Nämlich, dass wir irgendwie mal einen sehr heißen Ball hatten oder ein sehr heißes Universum hatten, wo sich alle Kräfte sozusagen und alle Wechselwirkungen so verteilt haben, dass sie überall gleich waren. Ja. Und das ist immer ein einfacher Standpunkt, von da aus zu starten. Dann haben sie nicht die Schwierigkeiten, noch lokale Unterschiede zu haben, denn das macht die Sache ja wesentlich komplexer. Also sie können zum Beispiel dann eine Entwicklung des Universums sogar fast eindimensional verstehen. Das heißt, Sie könnten sagen, weil es in alle radialen Richtungen gleich ist, spielt mir nur noch die Zeit rein. Mhm. Ne? Dann bin ich also viele Sorgen im Grunde genommen los. Jetzt hat man aber natürlich, und das ist ja der Grund, weshalb wir Galaxien sehen, das Universum kann ja nicht homogen gewesen sein. Es muss also doch dichte Anhäufung gegeben haben, die aber so niedrig waren, dass sie trotzdem noch auf einer größeren Skala als homogen sozusagen fast anzusehen sind. Und deshalb hat man damals die sogenannte Inflation eingeführt. Denn wenn ich aus einem Zustand startet, der kleine Inhomogenitäten hat, und das wäre eine Inhomogenität, wäre bereits in dem frühen Universum jede Verdichtung von Baryonischen, also sagen wir mal von Atomen oder sowas, ja, oder von Elementarteilchen, dann hätte ich bereits eine Masseninhomogenität da drin, und die würde anwachsen, die könnte ich nicht mehr zerstören. Wenn ich aber jetzt dieses ein Zucken sozusagen, also noch ein zusätzliche, man hat es also heute nicht verstanden, was da wirklich passiert, aber zusätzlichen Sprung reinbringe in das Universum, wo sich die kleinen Inhomogenitäten wieder ausgleichen. Und das nennen wir eben Inflation, dass kurzzeitig das Universum wesentlich schneller expandiert ist, als wenn es so linear sich ausdehnen würde. Dann kriege ich wieder, bis auf kleine Überbleibsel von Fluktuationen, bekomme ich also trotzdem das Universum einigermaßen homogen hin, und dann kann sich die diese Verdichtung, Massenverdichtung, die können sich dann auf einer längeren Zeitskala entwickeln. Und das brauchte man, weil man nämlich, also da hatte man noch nichts von Hintergrundstrahlung oder sowas erwartet. Sie wissen nur, dass Penzias und Wilson, die, sagen wir mal, den Energiehalt und Haushalt oder Energieinhalt unseres Universums bereits gemessen haben, damals, als die ihre Hornantennen versucht haben zu adjustieren und festgestellt haben, dass da offensichtlich eine isotrope Quelle vorhanden ist. Ne? Das Rauschen, ja. Ne? Und die konnten also keine echte Quelle feststellen. Also es war nicht irgendwie richtungsabhängig, sondern es war einfach isotrop. Ne? Kam von allen Seiten rein. Und das war so der erste Ansatz, dass man gesagt hat, dann muss das Universum ja relativ gleichmäßig mit dieser Energie ausgefüllt sein. Sonst hätten wir irgendwelche Punktquellen, die wir sehen würden. Oder im Radiobereich jedenfalls. Und da kam man dann auch drauf. Und weil man mit immer besseren Beobachtungen auch gesehen hat, bis auf solche Verdichtungen in Galaxienhaufen, finde ich auf Skalen immer wieder das Gleiche. Also wenn Sie einen Galaxienhaufen sich anschauen, dann hat der größenordnungsmäßig so, sagen wir mal, 10 bis 30 Millionen Lichtjahre Durchmesser. Gehe ich dann nochmal weiter, ungefähr um 100 bis 300 Millionen Lichtjahre, finde ich den gleichen Haufen fast eigentlich oder einen ähnlichen Haufen genauso wieder. Also ich finde, das Universum repliziert sich auf diesen Skalen und sieht dann immer wieder ähnlich aus. Und das können Sie auch nur eigentlich erklären, wenn Sie sagen, das muss aus irgendeiner homogenen und isotropen Suppe entstanden sein. Ich habe einen Vergleich. Kennen Sie Heilerde? Nee, das kenne ich leider, nicht. Also gehört, ich kann mir vorstellen, was es ist. Aber. Im Prinzip ist es ganz normale Erde, halt von, keine Ahnung, Frankreich irgendwie. und die sehr teuer verkauft wird. Und man kann sie trinken. Und ich habe immer gedacht, das ist ein Blödsinn, bis ich im Fernsehen gesehen habe, im Universum, dass es im Dschungel den Tapir gibt, das ist so ein Tier, das giftige Früchte frisst, aber das Ganze überlebt, weil es immer Erde frisst vom Boden, kann es irgendwelche Giftstoffe binden. So, okay, Heilerde hat ja vielleicht doch irgendwas und so weiter. Gutes. Man kann aber auch darin baden, das sorgt für gute, samtige Haut. Mhm. Wenn man das macht, und ich habe das einmal gemacht, dann bemerkt man, wenn man das Badewasser auslaufen lässt, also vorher ist es ganz homogen, es ist wie eine Schlammsuppe, in der man badet, aber wenn man das Badewasser auslaufen lässt, bleibt dann am Boden, wenn das Wasser weg ist, die Heilerde. Und die ist aber nicht homogen, sondern die ist ganz klar gerippelt, so wie Sanddünen. Und da rätsle ich schon immer wieder, wie kann aus etwas Homogenen plötzlich was Gerippeltes entstehen und gerade in der Badewanne. Da muss es irgendetwas geben. Ja, aber da in der Badewanne kann es zum Beispiel die Strömungsgeschwindigkeit sein. Ne? Wir sehen es ja zum Beispiel, wenn Sie also ins Meer reingehen von einem Sandstrand, dann sehen Sie diese Rippeln und die kommen eben im Grunde genommen durch diese Strömungsgeschwindigkeit oder diese Strömung, und das ist ein physikalischer Prozess, dass Sie da ganz bestimmt auf ganz bestimmten Wellenlängen sogar oder sagen wir mal Abständen diese Wellenstruktur erzeugen, weil nämlich mit einer bestimmten Geschwindigkeit das als eine sogenannte hydrodynamische Instabilität entsteht. Sie können es auch zum Beispiel bei den Wolken sehen, ja, dass Sie also bei den Wolken, wenn sich ganz bestimmte Schichten in der Atmosphäre durch relative Strömung aneinander vorbei bewegen, dann gibt es eine sogenannte hydrodynamische Instabilität, das ist die sogenannte Kelvin-Helmholtz-Instabilität, und dann sehen Sie ganz bestimmte Muster. Und die sind charakteristisch für Dichte und Strömungsgeschwindigkeit. Und das gibt's eben nur, weil es eine Wechselwirkung gibt. Ja, richtig. Hm. Und in diesem Fall bei der Heilerde und bei den Wolken ist es eine elektromagnetische Wechselwirkung? Nee, da ist es also die reine Strömung, dass Sie also über eine Fläche etwas rüberströmen lassen, was eigentlich jetzt dadurch, dass die Teilchen in jeder, ob es nur eine Flüssigkeit ist oder ob es Luft ist oder auch wenn Sie da Sand haben oder sowas, dann würden die Teilchen aus der Flüssigkeit mit dem Sand sozusagen stoßen. Also die würden verlangsamt werden. Wir nennen das dann zum Beispiel Viskosität oder Zähigkeit. Ne? Und dadurch, dass sich da also ganz bestimmte Ankopplung an dieser Grenzschicht oder sowas, ganz bestimmte Kopplung durch Stöße dort stattfindet, oder wenn es natürlich elektrostatisch geladen ist, dann kann es auch durch elektrische Felder zustande kommen. Da können Sie das eine abbremsen und das andere wird immer leicht beschleunigt, aber bremst sich dann natürlich wieder ab, weil es auch wieder koppelt an die weiter innerliegenden Teile. Und aber dann kriegen Sie diese Oberflächenphänomene. Aber diese Kopplung, also was Sie mit dem Wort Kopplung, es ist ja auch im Wesentlichen elektromagnetischer Austausch. Es können direkte neutrale Teilchen, Teilchen, die miteinander stoßen. Ja, ne? Aber ein Stoß ist ja letztlich ja auch eigentlich, dass es wieder zurückprallt oder. Die sind nicht, ne? Die müssen nicht. Die können wieder direkt aufeinander, verstehst du? Ja, wir wissen bei den Stößen, die können elastisch oder inelastisch sein. Klar, ne? klar. Bei elastischen Stößen haben Sie recht, dann kriegen Sie sofort die Energie wieder raus, das eine Teilchen fliegt vom anderen wieder weg. Ja, verstehe. Aber selbst wenn Sie einen Tennisball auf dem Boden auftippen lassen, hat er bereits Energie verloren. Der springt also nicht genauso hoch, wie er vorher mit Ihrer Geschwindigkeit runterfallen gelassen worden ist. Ne? So, jetzt sind wir aber bei den beim Universum ist es dann die reine Gravitation. Ne? Also die Gravitation, dadurch, dass wenn Teilchen sich dichter gekommen sind, ist schon die Gravitation größer, so wie wir es von Newton kennen. Das heißt, wenn Sie also die dichter zusammenbringen, und das kann einfach nur durch die gegenseitige Bewegung aneinander vorbei von den Teilchen sein, binden die sich. Wenn Sie nur zwei Punktmassen haben oder sowas, dann fliegen die aneinander vorbei, wenn sie vorher auch ungebunden waren. Haben Sie aber ein drittes Teilchen dabei, können Sie bereits durch Gravitation, also wir nennen das Gravitationsenergie oder potenzielle Energie, können Sie übertragen auf ein drittes Teilchen, das kann dann wegfliegen und die anderen beiden Teilchen bleiben stärker gebunden. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Sternen. Ja? Wir können also Sternsysteme bilden, wo viele also sozusagen Zweifachsysteme sich gebunden haben. Also da laufen die Sterne umeinander herum, und damit das passiert, müssen die ihre Energie an einen dritten Stern abgegeben haben, der dann irgendwie mit einer höheren Geschwindigkeit sich wieder von den beiden wegbewegt. Die sieht man ja sehr oft, so Zweifachsternsysteme. Ja, das sieht man sehr oft, und wir wissen, dass die dort auftreten, wo sogar die Sterndichte eben besonders hoch ist. Da ist es auch ganz klar, da gibt es also stärker so oder öfter so einen Dreierstoß, und dann nimmt ein Stern praktisch die Energie auf und zwei werden gekoppelt. Das ist ein Kugelsternhaufen zum Beispiel, der Fall. Ja, da haben wir ganz hohen Prozentsatz an Doppelsternsystemen. Wir sind jetzt an dieser Stelle, wo man praktisch mit der Inflation etwas gefunden hat, dass die Homogenität, also dass es das Universum homogen sein sollte, bis auf kleine dichte Schwankungen, genau, die doch noch übrig geblieben sind. Und die hat man auch bestätigt gekriegt durch einen Mikrowellensatelliten. Richtig. Diese Filamente heißt es. Nein, das ist wiederum was erstmal noch was anderes. Also okay, was wir mit den Mikrowellensatelliten sehen, ist die Hintergrundstrahlung, dass also das Universum, als wie die Strahlung sich abgekoppelt hat von der Materie, offensichtlich das Ganze nicht homogen war. Es gab also kleine Gravitationströge, ja, die wir also entweder baryonische und dann auch noch dunkle Materie daraus sich zusammensetzen. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wenn Licht an so einem Gravitationsfeld vorbeifliegt, dann fällt eigentlich das Licht, also verfallen jetzt nach Einsteins, ja, Bild sozusagen, dass also Gravitation immer eine Verkrümmung des Raums produziert, verbeult, würde das Licht also einmal in den Gravitationsdruck reinfallen und dann wieder herauskommen. Und wenn es aus diesem Gravitationsdruck herauskommt, verliert es Energie. Und dieser Energieverlust, den sehen wir bereits dadurch, dass diese Strahlung etwas rot verschoben, ja, wird, das heißt also geringere Energie dann hat, als sie dort rauskommt, gegenüber der Strahlung, die völlig frei sonst vom Hintergrund herauskommt. Und das sind diese Unterschiede, die wir in der Mikrowellenhintergrundstrahlung sehen, die sind in der Größenordnung nur von einem Zehntausendstel Grad, ja, was wir da wirklich entdecken können, aber wir sehen die Strukturen. Und es war eine ganze Zeit, das ist eben das Spannende, weil ich zum Glück in meinem Alter ja auch diese ganze Entwicklung da miterlebt habe. Das war wirklich damals, also kann man sagen, regelrecht eine politischer Dissens von dem, ja sagen wir mal, östlichen Teil der Welt gegenüber dem westlichen Teil der Welt, woraus diese dunkle Materie wirklich besteht. Ob es also kalte dunkle Materie ist. Kalt heißt, diese dunkle Materie bewegen sich die Teilchen langsamer. Und deshalb sind sie eigentlich kälter, wie sich auch zum Beispiel in einem kalten Gas die Teilchen langsamer bewegen als in einem heißen Gas. Und diese kalte dunkle Materie, die würde andere Strukturen produzieren als die heiße dunkle Materie. In diesem Mikrowellenbereich oder überall? In diesem man hat ja die Mikrowellen erst später dann wirklich nachvollzogen. Wir wussten nur, dass Strukturen entstehen, aber es war die Frage, entstehen erst die großen Strukturen? Das heißt also, ist die heiße dunkle Materie dafür verantwortlich, erst Galaxienhaufen entstehen zu lassen? Und in den Galaxienhaufen wären dann die Galaxien sozusagen als kleine Fragmente geflockt, ja, so wie man das irgendwie in der Nebelkammer auch kennt. Ne? Oder war es die kalte dunkle Materie, wo sich also erst kleine Strukturen gebildet haben und diese kleinen Strukturen sind angewachsen. Wir nennen also in dem Bild der kalten dunklen Materie wird das hierarchical merging, also hierarchisches Mergen von solchen oder Mischen von solchen kleinen Aggregaten zu größeren genannt, dass sich das also in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Das Universum aus kleinen Zuständen oder kleinen Dichtefluktuationen sind große entstanden und das andere Weltbild, was also die Russen hauptsächlich vertreten haben, Zeldovich und so, die haben dann gesagt, na, das ist also aus den Großen sind die Kleinen erst entstanden. Und erst als man dann diese Mikrowellen-Hintergrundstrahlung wirklich definitiv entdecken konnte, fand man heraus, dass es kalte, dunkle Materie sein sollte, weil nämlich kleine Strukturen, also Strukturen sichtbar waren auf Fluktuationslängen, die kleiner waren, als dass die heiße, dunkle Materie hätte erwarten lassen. Da liegen also diese Fluktuationen, die liegen ungefähr, wo wir also diese dichte Peaks aus der Hintergrund Helligkeit sozusagen oder Temperatur der Strahlung sehen, die liegen in der Größenordnung so von einem halben Grad und dann noch kleiner, da sind also die Hauptstrukturen vorhanden. Also es kann nicht eigentlich diese großen Strukturen zuerst da gewesen sein, aber das halbe Grad, heute wissen wir also auch, dass es noch zu kleineren Auflösungen oder bei kleineren Auflösungen auch noch Strukturen gibt. Das sind dann also sozusagen so die harmonischen von dieser Hauptstruktur, dass wir also Unterschwingungen haben, die ihnen auch ein Viertelgrad und ein Achtelgrad und so weiter Auflösungen produzieren. Also müssten auch diese ganz kleinen Massenstrukturen da gewesen sein in der kalten dunklen Materie, die dann die Baryonen eingefangen haben und dort die ersten Galaxien produziert haben. Das heißt also, eigentlich müsste unser Universum erst auch aus kleinen Galaxien entstanden sein und diese kleinen Galaxien sind verschmolzen zu großen Galaxien und dann die großen Galaxien zu großen Galaxienhaufen zusammengekommen. Mhm. Ist ein sehr einfaches Bild, ist auch wunderbar nachzuvollziehen und das Dolle ist, Sie können das am Computer nachvollziehen und Sie sehen am Computer, dass es hinkommt. Es kommt sogar in der, weil wir eben, was ich am Anfang mal gesagt habe, im Universum zurückschauen, sehen wir die Strukturen, wie die sich entwickelt haben. Und wir können das am Computer nachvollziehen und das ist, muss man sagen, eins der Haupterfolge dieses Bilds der dunklen Materie oder der Hypothese der kalten dunklen Materie, dass die auch die Strukturbildung sehr gut zeitlich auch nachvollziehen kann. Die Strukturbildung war dieser WMAP-Satellit, oder? Hat man? Nein, der WMAP-Satellit, der hat uns wiederum gezeigt, dass diese Strukturen auf diesen kleinen Skalen am Anfang im kosmischen Hintergrund sozusagen, und das sind dann die Strukturen, als eben die Strahlung von der Materie abgekoppelt ist, da waren die da. Mhm. Das ist das Erste, was man sieht. Und aus diesen kleinen Strukturen sollten sich dann zuerst die Zwerggalaxien gebildet haben. Okay. Ne? Also man muss die Zwerggalaxien zuerst haben. Ja. Und jetzt kommt man im Grunde in die Schwierigkeit rein. Was wir beobachten, ist nicht, dass die Zwerggalaxien sozusagen als erste überhaupt geleuchtet haben. Moment, ganz kurz noch. Ich muss nur, am Computer kriegt man das hin. Das bedeutet, ich programmiere das, was ich verstehe oder glaube zu wissen und dann drücke ich auf Play und schaue, sehe ich dann nach so und so vielen Milliarden Jahren, das, was ich beobachte. Mhm. Beziehungsweise ich kann in der Vergangenheit beobachten, das heißt, ich kann etwas sehen. Dort würde ich beim Computer früher auf Stopp drücken und schauen. Sie können immer Zwischenstopps machen und Sie haben dann regelrecht einen Schnappschuss des Universums, den Sie auch mit Beobachtung vergleichen können. Und das funktioniert recht gut. Das heißt, ich kann da auch wirklich diese Unterschiede bemerken. Also dass es eben nicht homogen ist und das stimmt ganz gut überein. So. Das stimmt gut überein und jetzt kommt es aber... Wenn es eine kalte, dunkle Materie ist. Richtig. Und jetzt kommt die Krux aber dazu, dass wir die kleinsten Aggregate oder die kleinsten Zwerggalaxien in der numerischen Simulation teilweise nicht auflösen können. Also wir können sie, wenn wir eine kosmologische Simulation machen, sowieso nicht auflösen, denn wir haben eine Beschränkung des Computers, der uns nur die dunkle Materie zulässt, so als Massepakete, die viel schwerer sind als eigentlich die Zwerggalaxien. Und die Zwerggalaxien, von denen Sie sprechen, sind jetzt bei uns in der Milchstraße-Umgebung? Die müssen in der Milchstraßen-Umgebung da sein. Und jetzt macht man also aus den Simulationen, macht man jetzt Folgendes. Entschuldigung, Sie sagen, müssen da sein. Also in der Simulation wären Sie da. In der Simulation wären Sie da. Aber jetzt müssen wir Sie schauen, ob Sie wirklich da sind. Richtig. Ja. Und was jetzt, heißt schon wirklich? Ja, naja, Sie müssten eigentlich leuchten. Ne? Okay, also sie sehen. Wir müssten sie sehen. Es müsste sich nämlich der Dark Matter Halo, also die Dark Matter Struktur müsste sich so weiterentwickelt haben, dass es baryonische Materie angesammelt hat und aus dieser baryonischen Materie, aus dem Gas, was dann angesammelt worden ist, müssten sich Sterne gebildet haben. Es könnte sein, dass sie das in irgendeinem Bereich des Spektrums versteckt, wo man gerade nicht gut hinschauen kann. Nein, das kann nicht wirklich sein. Es müssen sich Sterne gebildet haben, die Sterne müssten wir sehen. Und wir sehen sie nicht. Wir sehen sie nicht, richtig. Und es ist einigermaßen schwierig, aus diesen ganzen Sternen, die ja eben so verschieden entfernt sind und auch dann eben zeitlich in die Vergangenheit reichen, diese nahen Galaxien, Zwerggalaxien natürlich auch herauszulösen. Ja, das ist eine Schwierigkeit gewesen. Deshalb kannte man eine ganze Zeit nur so 5, 6 von diesen Zwerggalaxien. Also da gibt es 2 große noch. Das ist die große und kleine Magellanische Wolke, die am Südhimmel sichtbar sind. Mhm. Die schwirren aber wahrscheinlich im Augenblick gerade vorbei. Also die können nicht zu unserer Milchstraße lange Zeit bereits dazugehört haben. Sonst würden sie auch anders aussehen und die haben auch eine Bewegung, die also damit nicht übereinstimmt. Aha. Aber es gibt viele kleine Galaxien, die haben kein Gas mehr, die bei uns als Satelliten um unsere Milchstraße herum schwirren. Das Gas ist bereits herausgezogen durch die Gravitation der Milchstraße, hat es das Gas herausgezogen. Die bestehen nur aus Sternen. Und die hat man eine ganze Zeit, hat man eine von denen schon gekannt. Dann kam man mit besseren Teleskopen und mit also sogenannten Durchmusterungen, ne, Surveys, wo man den ganzen Himmel sich anschaut und dann aus den Daten, die man dort erstmal digitalisiert hat, sozusagen mit Computerprogrammen herausfiltert, ob da irgendwo eine Verdichtung von Sternen irgendwo einfach im Feld sozusagen liegt. Ja, ja. Und dann hat man hingeschaut mit besseren Teleskopen, mit größeren Teleskopen, hat festgestellt, das ist wirklich eine kleine Galaxie. Die haben teilweise, wenn also unsere Milchstraße 100 Milliarden Sonnenmassen sozusagen als Masse hat, dann liegen die in der Größenordnung von einer Million wohlgemerkt. Mhm. Ja, also das sind schon fünf Größenordnungen, also ein Hunderttausendstel sozusagen, und es geht sogar teilweise noch weiter runter von der Masse unserer eigenen Milchstraße, und damit sind die sehr leuchtschwach. Die kann ich also wirklich auf große Entfernung nicht sehen und kann sie deshalb jetzt bei uns in der eigenen Milchstraßenumgebung entdecken, kann sie auch um Andromeda herum entdecken. Sobald ich aber, was ich vorhin sagte, in Würgehaufen reingehen würde, würde ich die gar nicht sehen. Mhm. Ja, da sehe ich also Zwerggalaxien, die in der Größenordnung, sagen wir mal, vom Hundertstel der Masse unserer eigenen Milchstraße liegen, bisschen schwächer, aber die Satellitengalaxien, die kann ich eigentlich dann nicht sehen, weil die zu leuchtschwach sind. Ich sehe jetzt also zu wenig von diesen Zwerggalaxien. Richtig, also wenn ich die jetzt mit dem Computer vergleiche, mit den Computersimulationen vergleiche, dann sollten um unsere Milchstraße herum Tausende von diesen jetzt erstmal dunkle Materie Klümpchen vorhanden sein, denen wir aber eigentlich die baryonische Materie, also die leuchtende Materie, zuordnen müssen, denn die können nicht frei rumfliegen, die müssen irgendwie Baryon angesammelt haben. Ja, kurz. Ich sehe also in der Simulation, dass hier Zwerggalaxien sein müssten, die baryonische Materie, also die man beobachten kann, beinhaltet, und die müsste ich auch. Ich müsste sie sehen eigentlich. Mit meinen Methoden, die ich jetzt schon habe, da müsste mehr rauskommen wie das, was man sieht. Einige sieht man ja. Ja, eine sieht man. Okay, dann bin ich. Ja, aber jetzt sind wir eben, und jetzt kommt die nächste Krux. Die wir sehen, die befinden sich in einer ganz schmalen Scheibe, bewegen sich fast polar um unsere Milchstraße herum, also vom Nordpol zum Südpol, und liegen in einer sehr engen Scheibe. Also nicht so äquatorial, sondern die sind wirklich senkrecht rundherum. Ja, sie laufen senkrecht herum. Es kennt ja auch sein können, dass da also vielleicht durch ganz bestimmte Auswahlprozesse, die, wenn wir in der Scheibe sehen würden, dann würden wir zum Beispiel gar nicht so weit rausschauen können, dass wir die überhaupt beobachten. Also wir könnten sie zum Pol unserer Milchstraße, Nord- und Südpol, zu den Polen natürlich besser beobachten. Mhm. Aber dann dürften sie nicht in einer Scheibe so stark konzentriert sein, sondern dann müssten weiter verteilt sein. Und auch überall, und ich müsste auch noch welche sehen, die müssten in allen möglichen Richtungen herumlaufen. Jetzt kommt es noch dazu, dass die sich in dieser Ebene sozusagen bis auf ein Objekt, nämlich Skulptur, in die gleiche Richtung bewegen. Und da kommen also sehr viele Fakten zusammen, die einfach dieses dunkle Materie-Szenario nicht nachproduzieren kann. Warum? Weil die dunkle Materie, wenn man sie so einbaut, wie man sie versteht, das nicht liefern kann. Das liefert. Man würde vermuten, dass es überall diese Zwerggalaxien sind. Man muss jetzt, und da sind wir jetzt an der Stelle, es ist was passiert. Also deswegen war die Presseaussendung. Ja, gut. Naja, jetzt. Wird er nicht vom Himmel gefallen sein, das wird ja schon eine längere. Naja, wir hatten also schon eine Presseaussendung 2009 und 2011 war die andere, oder 2012 war die nächste, wo wir erstmal darauf hingewiesen haben, dass wir diese Satellitenscheibe sehen von den Satellitengalaxien, Also, dass die wirklich polar so rumlaufen und dass das bereits ein Auswahleffekt ist, aus den kosmologischen, also ich muss immer wieder sagen, aus den kalten dunkle Materie-Szenario nicht herauskommt. Jetzt hat man sich aber diese numerischen Simulationen nochmal genauer angeschaut. Man nennt es dann Zoom-In. Man geht also rein, nimmt nur einen Ausschnitt aus den großen Simulationen schaut da mit einer höheren Auflösung nochmal hin. Also Auflösung heißt, die Massen gehen dann herunter, die ich dort behandeln kann. Ich kann also dann auch Zwerggalaxien mit behandeln. Und ich sehe dabei Folgendes, das hat man in den großen Simulationen auch schon gesehen. Ich habe die Struktur, die sich da bilden, wenn ich Ihnen also sage, dass so ein Galaxienhaufen anwächst, weil er Umgebungsmaterial aufsammelt, dann sammelt der dieses Umgebungsmaterial nicht isotrop auf. Das kommt also nicht aus allen Richtungen, sondern es kommt filamentförmig praktisch, fällt Materie ein. Also wir haben zwischen den Knoten, wo sich Galaxienhaufen gebildet haben, haben wir nicht eine gleichmäßige Verteilung, wenn wir von dem Haufen weggehen, also uns weiter entfernen, sondern die Materie ist dort in Filamenten zwischen den einzelnen Knoten verteilt, so wie es so ein Spinnennetz sich vorstellt. Kann man da fragen, vorstellen. Warum? Ich meine, warum kann man nie fragen, aber in der Physik, aber warum? Das scheint ein Strukturbildungsphänomen zu sein, dass sie mit der Strömung zu den Knoten, wo sich also dann diese Materie vereinen sollte oder stärker zusammenfallen sollte, bilden sie Strukturen, die sind dann senkrecht zu diesen langen Filamenten, sind die auch gravitativ gebunden, also da kommen die zusammen sozusagen durch Dichtefluktuationen, und die Gravitation, die verstärkt es dann, und dann bewegt sich das Ganze in diesem Filament sozusagen hin zu den Haufen. Okay. Also muss man auch annehmen, dass diese Haufen, das hat man dann in feineren Simulationen gefunden, es geht also nicht nur auf die Galaxienhaufen hin, dass die Filamente dorthin strömen, sondern jede Galaxie selbst wird umgeben von einem Netz von Filamenten und sammelt aus diesen Filamenten sozusagen Materie auf. Und da kamen Kollegen dann auf die Idee, und ich finde das dann immer, man kann nie sagen, es ist dumm, sowas zu machen. Ich finde es immer toll, dass wir eben über diese Diskussion mit neuen Ideen uns sozusagen voranhangeln und dann entdecken oder sagen wir mal verifizieren oder falsifizieren, wie das unser Weltbild eigentlich wirklich aussehen sollte. Und die kamen auf die Idee und sagten, ja, wenn wir da Filamente haben, dann sind diese ganzen Satelliten eben in Filamenten eingefallen und haben dann bereits eine Vorzugsrichtung, also die laufen praktisch um unsere Milchstraße herum, und in diesem Filament haben sich dann diese Satellitengalaxien gebildet, und damit haben wir praktisch das gesamte Problem gelöst, denn die Filamente haben bereits diese Satelliten mitgebracht. Aber dass diese Filamente genau polar sind, das wäre dann ultra unzufällig. Also dass man das genauso hinkriegt. Und wir sehen beim Andromeda das gleiche Phänomen, ne? Und damit wird eigentlich die Wahrscheinlichkeit, in so einer Gruppe sowas zu haben wie unserer lokalen Gruppe, das wird eben geht in die Größenordnung von einem Millionstel in der Wahrscheinlichkeit. Dass dieses Filament zweimal wirklich polar ist. Ja, genau. Ja. Ne? Und was wir jetzt auch gezeigt haben in der Arbeit, das hat der Kollege Pawlowski eben, der erste Autor ist, gemacht, der hat sich jetzt mal diese numerischen Simulationen genauer angeschaut, worauf die anderen sich beziehen eigentlich, und hat mal nachgeschaut, haben die nicht irgendwie einen ganz bestimmten Fehler in ihrer Analyse eingebaut, und da sind wir drauf gekommen, dass diese Filamente eigentlich viel breiter sind. Diese Filamente sind, jedenfalls wenn sie kalte dunkle Materie enthalten, dann sind zwar die kleinen Pakete dort aus, Massenpakete aus dunkler Materie, die sind da zwar vorhanden, aber in dem Filament so weit ausgedehnt, dass sie nie diesen sehr engen Bereich, also diese ganz enge Scheibe an Satellitengalaxien produzieren könnten. Das war das eine. Ein anderer Fehler zum Beispiel, der drin war, war ein rein geometrischer Fehler, dass man also in der Geometrie sich natürlich aus einer, wenn sie sich irgendwie eine sphärische Verteilung anschauen, dann liegen sie immer falsch, wenn sie sich zum Beispiel einen Kubus rausschneiden und aus diesem Kubus dann ganz bestimmte statistische Annahmen machen oder eine ganz bestimmte statistische Auswertung da reinsetzen, wenn sie eigentlich als Hauptstruktur was Sphärisches haben oder so. Also da sind so leichte Fehler drin, die dann dazu geführt haben, dass wir eigentlich sagen konnten, und es waren insgesamt drei Autorenpaare, die das auch veröffentlicht haben und zwar aus unterschiedlichen Quellen herausgefunden haben wollen, dass diese Filamente eigentlich die Satelliten erklären könnten, diese einfallenden Filamente. Und wir haben das widerlegt und haben gesagt, wir gucken die gleichen Objekte uns an, was die herausgesucht haben, und wir können hier zeigen, ihr habt da den Fehler gemacht und hier ist es also doch nicht so schmal, wie ihr das jetzt behauptet. Es kommt auch noch dazu, und das ist eine Sache, die wir da noch nicht mal veröffentlicht haben, es kommt ja auch noch dazu, dass was die Autoren sich da immer angeschaut haben, das waren auch Schnappschüsse. Ich muss mir im Grunde genommen die dynamische Entwicklung anschauen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, um so ein Satellitensystem, um eine größere Galaxie zu produzieren, müssen Sie über längere Zeit einen Einfall haben. Das heißt, Sie fallen mit diesem Filament auf diese Galaxie ein, aber in der Zeit bewegt sich die Galaxie ja eigentlich weiter. Denn unser Universum ist nun mal alles in Bewegung. Ja. Also auch unsere Milchstraße bewegt sich mit dem Andromedanebel um einen gemeinsamen Schwerpunkt herum. Das heißt, das Filament trifft zwar unsere Milchstraße vielleicht, aber wenn die Milchstraße sich weiter bewegt und das Filament würde hinter der Milchstraße herlaufen, kriegen sie einen anderen Neigungswinkel, unter dem dieses Filament einfällt weiter. Das heißt, sie kriegen nie diese enge polare Struktur hin. Das geht eigentlich nicht. Jetzt muss ich noch einmal fragen zum Filament. Aus dunkler Materie. Nein, Moment. Dunkler Materie, ja. Also ein imaginär ist es ja, weil es eben die dunkle Materie nicht beobachtbar ist. Eine Verdichtung dieser dunklen Materie. Ja, okay. Richtig. Aber die besteht noch weiterhin aus Unterstrukturen, die eben diese ganz kleinen Aggregate, die im frühen Universum erzeugt worden sein sollen, auch noch mitträgt. Also die schwimmen sozusagen in dieser Filamentsuppe, schwimmen die hier rein in unsere Milchstraße. Die kann man eben tatsächlich beobachten. Diese Zwerggalaxien können wir beobachten. Ah, die Zwerggalaxien. Zwerggalaxien können wir beobachten. Ja, alles klar. Wir sehen sie nicht, dass sie mit Filamenten reinkommen. Es gibt also Untersuchungen auch, und da hatten wir in einem Paper mal auch dagegen Stellung bezogen. Da kann man aus Beobachtung direkt zeigen, dass es so filamentförmige Strukturen von Zwerggalaxien auch gibt, die sich also wirklich in diesen Filamenten gebildet haben. Ja, ja, verstehe schon. Die sind alle viel breiter. Ne? Also die treffen, im Grunde genommen können Sie sagen, die fallen in unsere lokale Gruppe ein und würden und sind viel breiter als unsere Milchstraße selbst, also würden nicht eine schmale Scheibe oder sowas produzieren und würden eben auch, weil ein längerer Einfall ist gar nicht lokal nur die eine Galaxie treffen oder sowas und müssten dann andere Richtungen zeigen. Also sie würden das wieder gleichmäßig oder nicht gleichmäßig, aber sie würden es verteilt eigentlich sehen, viel stärker verteilt. Und das lässt uns darauf schließen, dass da was Falsches an diesem Konzept der dunklen Materie. Und das ist jetzt passiert quasi. Das ist jetzt passiert. So, da ist was falsch. Die Zweifel gibt es natürlich schon länger. Ne? Aber nachgewiesenermaßen praktisch mit Widerlegung in den geometrischen und auch in, ja. Was war das zweite? Geometrisch haben Sie gesagt? Und in der zeitlichen Entwicklung? Zeitlichen Entwicklung, ne? Das kommt im Grunde genommen nicht hin. Wenn die Galaxien sich bewegen und die Filamente fallen, die treffen irgendwas, dann können die zwar hinterherlaufen oder sowas, aber wir müssten im Grunde genommen irgendwann das abblocken. Und dann kommt noch eine andere Sache dazu. Warum polar, ne? Wir müssen auch noch annehmen, dass unsere Milchstraße ihre Rotation, dass sie überhaupt in eine Richtung so stark rotiert, dass die Rotation daher gekommen ist, dass wahrscheinlich ein Filament uns diesen Drehimpuls gegeben hat. Es muss also ein Filament auch eingefallen sein und mit sehr viel Gas eigentlich, sehr viel Masse mitgebracht haben, um den Drehimpuls unserer eigenen Milchstraße überhaupt zu produzieren. Danach dürfte nichts in eine andere Richtung reingekommen sein, sonst hätte sich der Drehimpuls weggemittelt. Ne? Also es darf nichts Größeres passiert sein. Und jetzt muss man eigentlich erstmal unsere Milchstraße produzieren mit dieser Scheibe und dann muss ein anderes Filament, was dann sozusagen polar eingefallen ist, muss mit weniger Masse diese Zwerggalaxien reingebracht eine haben. Eine Kollision. Ja, das ist eben die Frage. Eine richtige Kollision kann es eigentlich jetzt nicht gewesen sein, sonst hätten wir den Drehimpuls in der Scheibe unserer eigenen Milchstraße nicht weiter so aufrechterhalten. Wir wissen, dass unsere Milchstraße ungefähr 10 bis 11, manche sagen auch 12 Milliarden Jahre bereits diese Rotation, diesen Rotationssinn hat. Wenn die Satellitengalaxien, die sind teilweise älter, die sollten vorher reingekommen sein, dann müsste aber hinterher ein anderer Gaseinfall uns diesen Drehimpuls gegeben haben, die Rotation unserer Milchstraße. Da kann zum Beispiel das Satellitensystem gar nicht unbeeinflusst davon gewesen sein oder wir kommen zeitlich einfach nicht hin. Wir wissen aber, dass die einfallenden oder die Satellitengalaxien, die bei uns herumschwirren, dass die also wirklich 12 und mehr Milliarden Jahre bereits alt sind. Das kann ich eigentlich nur produzieren oder sagen wir mal, sowas könnte ich dann nur verstehen, dass die sich bereits gebildet haben in dem Filament. Dann hat unsere Milchstraße, ohne dass dieses Satellitenfilament reingekommen ist, unsere Milchstraße erstmal Drehimpuls erhalten und dann kam das Filament rein, bereits mit den fertigen Zwergsatellitengalaxien. Drehimpuls erhalten vom Filament. Drehimpuls erhalten von dem ersten Filament, ja, was also unsere Milchstraße sozusagen zur Rotation gebracht hat. Und dann muss das andere Filament polar einfallen, aber keinen Einfluss mehr haben auf die Rotation unserer eigenen Milchstraße. Und diese Kombination ist auch relativ, also nicht nur fraglich, sondern die ist sehr unwahrscheinlich. Sie müssen es beim Andromeda hinaus hinkriegen. Andromeda hat also auch seine Rotation bekommen. Ist auch leicht geneigt zu uns, also muss das Filament, was die Rotation zum Andromeda gegeben hat, anders eingefallen sein. Und dann hat der auch einen fast polaren Orbit von mehr als 50% seiner Satellitengalaxien, sind also auch stark konzentriert in so eine Scheibe von Satellitenbahnen. Und das wirklich so hinzubekommen, das kann man sich nicht vorstellen, ja, weil das Universum einfach diese Art von Entwicklung nicht gemacht haben kann. Es gibt auch noch einen anderen Widerspruch, den haben wir noch nicht mal in dem Paper veröffentlicht. Wir sehen zum Beispiel in genaueren kosmologischen Simulationen, deshalb sagte ich vorhin, die haben sich nur Schnappschüsse angeguckt, also nur Bilder. Wir sehen in Simulationen, wo wirklich die dynamische Entwicklung von so einer Milchstraße zu sehen ist. Da sehen wir, dass die Filamente so einfallen, wenn dunkle Materie bereits die Rotation enthält, sozusagen, also unsere Rotation der gesamten Milchstraße auch mitmacht, dann fallen die Filamente nicht einfach polar ein, sondern die koppeln an die dunkle Materie an und kriegen den gleichen, also sie fallen sozusagen seitlich in die Rotationsebene unserer Milchstraße rein, weil nämlich die dunkle Materie ja eigentlich die dominierende Kraft sein sollte und die würde so ein einfallendes Filament ganz klar dominieren, denn es darf ja nicht viel Masse haben. Wir haben also in den 25 oder 22 sind es Zwerggalaxien, da haben wir im Mittel, also haben wir, wenn wir die Masse aufsummieren und dann auch noch die große und kleine Magellanische Wolke mal rausnehmen, dann kommen wir auf nicht mehr als eine Milliarde Sonnenmassen, ne, die da vorhanden sein sollten. Das heißt, wenn unsere eigene Milchstraße 100 Milliarden hat und mehr, weil wir den Halo ja dazu nehmen müssten, dann dürfte dieses kleine Filament überhaupt nichts ausmachen. Das müsste ankoppeln an die Masse unserer eigenen Milchstraße und würde dann die Rotation unserer Milchstraße mitmachen. Also es ist noch ein anderer Widerspruch, den wir noch nicht mal in dem Paper jetzt drin haben. Wir haben in dem Paper ja nur die Analyse nachvollzogen, die andere gemacht haben. So, jetzt muss man das, was man praktisch bemerkt, dass da etwas nicht stimmt, ja nicht unbedingt durch eine bessere Erklärung verbessern. Aber machen Sie das? Also hätten Sie jetzt praktisch eine bessere Erklärung, wie das Ganze ist und zusammenhängt? Naja, was würden Sie denn da ändern? Man kann zum Beispiel sagen, die Physik können wir nicht ändern. Ne? Also wir könnten natürlich eins machen, wir könnten sagen, es gibt gar keine dunkle Materie. Dann muss man an der Gravitation ansetzen. Dann gibt es also Theorien dazu, dass diese newtonsche Gravitation nur auf einem Bereich, wo sie jetzt abgeleitet ist, mit diesem 1 durch r Quadrat Abfall sozusagen mit der Entfernung, nur gilt, wenn ich aber auf größere Entfernungen gehe, müsste eigentlich diese Kraft dann nicht mehr mit 1 durch r Quadrat, sondern durch eine zusätzliche additive Komponente auf einem höheren Wert liegen, als es eigentlich jetzt Newton sagt. Die Kraft der Liebe, wenn kein Ozean dazwischen ist, also dann muss man irgendwie sowas einfallen lassen. Ja, lässt man sich was einfallen. Dann muss es Internet geben, damit man Verbindung halten kann. Oder so. Und der Ansatz, der ist wirklich nett. Man sollte also natürlich nicht immer sagen, dass unsere klassische, und das zählt ja im Grunde genommen zur klassischen Physik, diese Gravitation, die wir da ansetzen, dass die klassische Physik auf den Skalen, auf denen sie eben gemessen wird, die für uns zugänglich sind, wirklich das Alleingültige ist und wir können es dann extrapolieren. Einfach auf andere Skalen. Ne? Weil es ja auch viele Beispiele gibt, wenn man in den Mikrokosmos reinschaut, da kommt die Quantenphysik mit ganz anderen Gesetzen. Genau. Relativitätstheorie bei hohen Geschwindigkeiten. Ja, also warum sollte nicht auch die Newton'sche Gravitationstheorie? Ja. Und dieser Ansatz, sagen wir mal, der ist relativ plausibel, würde aber das ganze Universum natürlich verändern. Es gibt bisher, und das ist, da sind wir eben noch ein bisschen sozusagen in diesem Zwist, wir haben im Grunde eine sehr starke Fraktion, ich würde also sagen, das sind 90% oder 99% der Kollegen, die sind gläubig und sagen, dunkle Materie muss da sein, weil wir nämlich eben, was ich vorhin sagte, relativ gut Strukturen erklären können. Und die zweifeln eben so daran, dass sie auch die weitere Entwicklung von, also jetzt von anderen Theorien, die in Konkurrenz stehen, also konkurrierende Theorien oder sowas, dass die ein bisschen unterdrücken. Das ist also ein bisschen, sagen wir mal. Aber das ist doch schon, ja. Das ist also ein reine Glaubenszwist dann schon. Ja, aber das ist doch schon genau diese Geschichte mit den Epizyklen. Also wo man, wenn man praktisch die Epizykel einführt, dann kann man die Bewegung der Planeten besser erklären, wenn die Erde im Mittelpunkt steht des Sonnensystems. Aber irgendwann einmal ist Schluss, weil man muss halt dann was ändern, damit man das auch erklären kann, was man sieht. Richtig. Und so kann man das regelrecht auch fast als Glaubenskrieg heute bezeichnen, weil wir nämlich auch in anderen Dingen, gerade da, wo die kalte dunkle Materie vorhanden sein sollte, da haben wir auch andere Widersprüche noch aus Beobachtungen. Also wir beobachten zum Beispiel die kleinen Zwerggalaxien, dass die später eigentlich entstehen als das, was wir erwarten aus der kosmologischen Simulation. Ne? Was ich Ihnen vorhin sagte, dass die kleinen Objekte eigentlich als erste da gewesen sein sollten. Die scheinen also sehr langlebig zu sein. Die waren zwar früh da, aber haben nicht das am Anfang gemacht, was wir eigentlich da erwarten, dass sie nämlich sehr schnell Sterne haben entstehen lassen und dann teilweise ausgebrannt sind. Wir sehen bei vielen Zwerggalaxien in einem ganz bestimmten Massenintervall, dass nicht der Anteil dunkler Materie vorhanden sein sollte, den wir eigentlich auch dort erwarten. Und da muss ich immer sagen, kalte dunkle Materie. Also wir können die warme oder eine andere Möglichkeit, andere Form der dunklen Materie im Augenblick da jedenfalls noch gar nicht weiter diskutieren. Es könnte ja sein, wenn wir eine warme dunkle Materie haben, die also andere Skalen im frühen Universum produziert hat, dann kämen wir vielleicht hin, dass also die Zwerggalaxien sich durchaus mit einem geringeren Anteil dunkler Materie gebildet haben und die größeren Skalen dann eigentlich die dunkle Materie enthalten, die wir da fordern. Nur wir kommen im Augenblick, sind wir so ein bisschen, na, ich will nicht sagen in dem Zwist, aber durch diese starke Gläubigkeit an diese kalte dunkle Materie wird im Grunde genommen die ganze Diskussion nicht mehr offen. Und Sie können können also heute nicht einfach, oder das wäre natürlich das Natürliche, dass sich also sehr viele Gruppen jetzt dran setzen und sagen, jetzt testen wir doch mal durch kosmologische Simulationen, wie spielt sich jetzt warme dunkle Materie aus, wie wäre zum Beispiel die Kosmologie abgelaufen und unser Universum, wenn wir eine sogenannte Theorie mit dieser modifizierten Newton-Gravitation mal ansetzen. Wie würde dann das Universum aussehen? Da sind wir wirklich im Augenblick, wir hangeln uns da voran, aber es sind einfach zu wenig Leute bereit, da reinzuspringen und mal zu sagen, das müssen wir mal testen. Wir müssen also wirklich jetzt mal sehen, kriegen wir nicht Strukturen heraus, die entweder ähnlich aussehen. Wir haben Hinweise nur, ja, dass da Unterschiede drin sind, aber wir können es nicht richtig dingfest machen und können es dann mit den Beobachtungen nicht hundertprozentig vergleichen. Von daher würde ich sagen, also wir sind da an einer Schwelle, das wirklich, sagen wir mal, der Exploration, wie sich das vielleicht doch auf anderen, mit anderen Zuständen auch entwickelt hat, aber wir gehen nicht vehement genug da voran. Ja, man könnte da natürlich sagen, gut, dann müssen eben die kalte, dunkle Materie bisher simuliert haben, die müssten sich mal hinsetzen mit ihren Simulationen mal was anderes durchführen, und das sehe ich eben nicht, und das finde ich ist ein großes Manko, dass das nicht so durchgeführt wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn wir die Physik nicht, ich will jetzt sagen vergewaltigen, aber sagen wir mal über unsere klassische Physik in der Gravitation hinausgehen wollen, dann könnte man sich noch was anderes vorstellen. Wir sehen also auch, dass Galaxien, und das war eben unser Postulat, was wir da in der Veröffentlichung auch herausgefiltert haben, dass wir eigentlich das gut erklären könnten, wenn zwei Galaxien sich miteinander sehr nahe kommen und dann umeinander herumlaufen, dann wird durch die Gravitation, wir nennen das dann Gezeiteneffekt, den wir auch durch den Mond, eben durch die Ebbe und Flut auf der Erdoberfläche erleben und auch Sonne natürlich auch, dass dieser Gezeiteneffekt Gas aus den Galaxien sozusagen herauszieht, und dann gibt es sogenannte Gezeitenarme. Ja, also die können sehr weit von den Hauptgalaxien wegreichen. Die bringen Gas und Sterne eigentlich mit raus, und in diesem Gas können dann also durch die Gravitation wieder Klumpungen entstehen, die als Zwerggalaxien sozusagen dann Satellitengalaxien wären. Und der Vorteil wäre an dieser ganzen Sache, sie hätten alle, weil sie eben einen Arm in der Ebene sozusagen herausziehen, wo sich diese beiden großen Galaxien umlaufen, kriegen sie die Arme sowohl aus der einen Galaxie als auch aus der anderen Galaxie heraus. Und diese Arme, die würden dann auch noch in einer Ebene liegen. Und das ist genau das, was wir bei Andromeda und unserer Milchstraße beobachten, dass nämlich diese Disks of Satellites, also diese Scheiben, in der die Orbits der Satelliten liegen, dass die wirklich ausgerichtet sind. Also wenn wir jetzt den Andromeda mal hernehmen und unsere Milchstraße, und wir nehmen mal an, die sind sich nahe gekommen, dann haben die sich, und das kann durchaus polar passieren, ja, also da kann sich die Scheibe trotzdem weiter rotieren, aber aus der Bahnannäherung der beiden Galaxien kann durchaus Polargas herausgezogen werden. Und dann erleben beide das Gleiche. Das ist eben auch das Tolle daran, wenn die Gas enthalten, dann bekommt der eine seine Gezeitenarme und der andere hat auch seine Gezeitenarme. Und diese Gezeitenarme liegen eben genau in der Bahnebene der beiden Galaxien umeinander herum. Und damit hätten wir das Problem gelöst, dass die so koordiniert sind, diese beiden Bahnebenen sozusagen der Satellitenumläufe. Was noch nicht ganz verstanden ist, und da wir machen selber da Simulationen dazu, wir wissen nicht, ob wir wirklich so viel Satelliten hinbekommen. Also das ist, sage ich auch den Kollegen immer, die da also ganz euphorisch sind und sagen, prima, das machen wir alles und da kommen genügend raus. Wir brauchen natürlich nicht Tausende von solchen Satelliten zu produzieren. Aber wenn wir 20 sehen oder 25 beim Andromeda, 25 bei uns sehen, und wir müssen annehmen, das sind also nur die Überbleibsel von welchen, die jetzt noch auf Bahn sind. Die anderen sind entweder rausgeschleudert worden aus dem System oder sind sogar in die großen Galaxien zurückgefallen. Da gibt's also Hinweise, dass diese Satellitengalaxien auch wieder eingesammelt werden von den großen Galaxien. Da müssen wir vielleicht um jede von diesen großen Galaxien ein Satellitensystem erzeugt haben von etwa, nehmen wir mal an, so dreifach bis vierfach von dem, was wir heute beobachten. Und das kriegen wir irgendwie aus Simulationen heute noch nicht hin. Also wir wissen nicht, wie das wirklich machbar ist. Wir sehen in den Simulationen heute so eine Satellitenobjekte, die wir da produzieren, die sind dann zwei, sind da drei oder vier, aber nicht diese 25, sagen wir mal, die da überlebt haben. Das ist vielleicht nur eine Frage der Simulation. 2, 3, 4 sehen Sie in der Simulation und 25 in der Wirklichkeit. Ja, also 2, 3, 4 bleiben so ungefähr übrig, ja, die dann auf solchen Bahnen eben noch weiter umlaufen. Steht. Wir produzieren zwar 10, sagen wir mal, durchaus in Simulation, ja. Aber wir verlieren eben viele, die dann an den Enden sozusagen der Gezeitenarme sitzen. Mhm. Die müssen nämlich den Drehimpuls aus der Bahn sozusagen der beiden Galaxien umeinander herum, müssen die den Drehimpuls mitnehmen und die fliegen raus. Mhm. Und ein Teil, der weiter innen entsteht, also näher an den Hauptgalaxien, der sollte wieder zurückfallen. Und dann bleiben nur ganz bestimmte übrig. Und das ist aus den Simulationen, also diese großen Simulationen, die machen wir nicht selber. Wir machen Simulationen, wo wir uns angucken, ob die überhaupt überleben. Wenn die auf so einer Bahn sind, dann erleben die eben auch so einen Gezeiteneffekt von der großen Galaxie und könnten durchaus zerrissen werden. Und wir gucken uns an, ob dieses Zerreißen dazu führt, dass also das gesamte Satellitensystem gar nicht existieren dürfte. Wie machen Sie das eigentlich praktisch? Sie sind hier an einer Sternwarte, wo es theoretisch irgendwo noch ein Fernrohr gibt, aber Sie machen das ja am Computer. Geht das mit Programmiersprachen, Fortran? Ja. Oder was machen Sie da? Also es sind Fortran, Programmiersprachen, das sind also... Sie schrauben da wirklich mit Fortran innen drinnen in Ihren Simulations... Settings herum. Ja, das ist auch Ihre Arbeit. Ja. Das sind also Programme, die haben sich teilweise entwickelt. Die kommen aus der Hydrodynamik im Grunde genommen. Dann setzen sie noch einen Sternteil, setzen sie auch noch drauf. Das heißt also, sie haben dann die Sterne als Teilchen verteilt, die nur gravitativ wechselwirken. Dann erlauben sie sogar noch, dass das Gas also kühlt und geheizt wird. Aha. Also da sind wirklich die physikalischen Prozesse drin, die wir eigentlich auch aus den Beobachtungen her ableiten können. Und dann, weil sie das nicht auflösen können, müssen sie sehen, dass sie also diese Mikrophysik, wenn Sie zum Beispiel ein heißes Plasma an ein kühles Plasma koppeln, dann bekommen Sie da Austausch zum Beispiel durch Wärmeleitung, also durch Leitung, dadurch, dass Teilchen aus dem einen Aggregat oder aus dem einen Zustand in den anderen hineinwandern. Das sind alles Prozesse, physikalische Prozesse, die wir nicht mehr auflösen können. Da müssen wir sehen, dass wir die irgendwie durch eine Formel beschreiben und dann parametrisiert reinstecken, wobei wir aber sagen, die Physik ist ja nicht völlig frei. Ne? Wir kennen also die Laborphysik relativ gut und wir müssen sehen, wenn wir also diese Aggregatzustände haben, Dichte und Temperatur, die uns das Gas im Grunde genommen dann beschreibt, wissen wir, die und die Prozesse spielen eine Rolle. Ich meine, da gibt es ja auch noch wer macht das eigentlich genau? In großen Datenmengen herumschnüffeln. Da kann man praktisch Metadaten, also nicht, was die Leute jetzt gesprochen haben, sondern einfach Verbindungsdaten. Und da kann man nach Mustern suchen. Da gibt es unterschiedliche Strategien. Die einen, wenn ich das richtig verstanden habe, die einen suchen nach Mustern, wo sie wissen, dass es welche gibt und wie diese Muster beschaffen sind. Aber es gibt andere Simulation oder Datensuchprogramme, die sagen, wir machen einen evolutionären Algorithmus, der irgendwie einfach schaut, ist da etwas? Und dieses ist da etwas definieren wir gar nicht, sondern schauen einfach einmal, ob dieses programmierte System das selbst findet und was wird es da finden. Vielleicht ist das ja auch in Ihrem Bereich eine Sache, dass man praktisch mit den bestehenden Naturgesetzen eben auch durchaus, wenn man dunkle Materie definiert, nach bestehenden Mustern sucht. Wenn man aber mit etwas drüber fährt und sagt, okay, das ist jetzt die Datenlage, schau, was gibt's da? Mhm. Das wird auch gemacht. Das wird gemacht. Das wird gemacht, ja. Das sind sogenannte genetische Codes, wo sie im Grunde genommen rangehen und den Parameterbereich, den sie da haben, da spielen sie praktisch rum. Sie lassen also auch eine Degeneration oder Mutation lassen sie zu. Das heißt also, die Parameter, die müssen nicht genauso gestrickt sein in der gleichen Sequenz, wie es vorliegt, sondern sie versuchen die also durchaus gegeneinander auszutauschen und versuchen da in ihrem gesamten, also wir nennen das Phasenraum, wenn jeder Parameter eine Dimension sozusagen darstellt, dann sind das mehrdimensionale Räume, in denen wir Anhäufungen suchen, ja, und diese Anhäufungen, die werden dann analysiert und da wird versucht herauszufinden, sind das jetzt zeitliche Phänomene, die also oder sagen wir mal Phänomene, die nur eine Übergangsform darstellen, oder sind die stabil? Ja, bleiben die also länger erhalten und entwickeln sie sich auch? Also sowas wird bei uns auch gemacht. Wir machen es nicht selber, aber das macht man in der Astrophysik, weil man damit, Sie haben vollkommen recht, in ganz bestimmten großen Surveys oder in großen Datenmengen viel leichter dann wie soll man sagen, jetzt Verteilung in diesem mehrdimensionalen Phasenraum finden kann, die nicht einfach zufällig sind, sondern die wirklich also aufgrund ganz bestimmter Strukturen, ganz bestimmter Prozesse oder sowas sich dort ansammeln. Also Sie würden zum Beispiel herauskriegen, wenn Sie ein Gas hernehmen und würden dieses Gas einfach kühlen lassen, ja, dann Sie könnten das Gas irgendwo ansetzen in diesem Phasenraum von Dichte, Temperatur. Sie können auch noch ein Magnetfeld dazu nehmen oder irgendwas. Sie könnten es irgendwo hinsetzen. Sie wissen aber, wo Sie landen sollten. Mhm. Ne, weil das, wenn sie keine Energie zuführen, dann wird dieses Gas immer Energie verlieren und sie wissen eigentlich genau, wo sie hinkommen in diesem Phasenraum. Wenn sie aus der Physik diesen gesamten Plasmaphasenraum sich angucken, dann wissen sie, wohin eine ganz bestimmte Entwicklung geht. Wir wissen auch über das Heizen, wenn also ein Stern zum Beispiel Energie abgibt oder so, dann wissen wir, wie der seine Umgebung beeinflusst, ne? Weil wir diese physikalischen Prozesse zum Beispiel der Photoionisation gut verstanden haben und wir wissen, was aus der Umgebung passiert. Das Einzige, was eben in der Astrophysik immer die Krux ist, wir haben die Kleinskalienprozesse, die wir also sagen wir mal im Labor einigermaßen nachvollziehen können, die also auf einer Reichweite sind, die also viel kleiner sind, das können durchaus Meter nur sein oder Zentimeter oder sowas, die aber viel kleiner sind in der Dimension als diese großen Prozesse. Und wir sind ziemlich sicher, dass wir von den kleinen Prozessen nicht einfach über die drüber bügeln dürfen und sagen dürfen, die spielen überhaupt keine Rolle. Aber wir wissen teilweise nicht, wenn wir sie mitbehandeln, was diese kleinskaligen Prozesse vielleicht für eine Auswirkung auf die großskaligen Prozesse, die wir dann beobachten haben. Ja, mein lieber Schwan, wenn man auch die früher als die Bakterien oder Archebakterien Energie aus der Sonne nahmen, das war fand an der Oberfläche statt, aber da konnten die Dinge nur eine bestimmte Größe erreichen, weil sie sonst das Volumen nicht versorgen können. Und dann war eben, dass man eben eine Symbiose eingeht, die das können, in sich hinein, deshalb zwei Bakterienarten praktisch, eine verschluckt die andere und hat dann die Mitochondrien einen Energieerzeugungsprozess, der das Volumen auch mitmacht. Wenn es das da gibt. Hat sich evolutionär auch entwickelt nebenbei. Also da wird wahrscheinlich jede Menge los sein auf den unterschiedlichen Skalen. Deshalb ist auch eine große Frage immer gewesen, wie können sich überhaupt Galaxien so früh entwickeln? Man hat, also als ich noch Astronomie studiert habe, da hat man damals immer gesagt, ja, das muss also erst vor, na sagen wir mal, 10 Milliarden Jahren gewesen sein. Heute sehen wir Galaxien, die sind also ungefähr 400 Millionen Jahre bereits nach dem Urknall haben die sich entwickelt. Sowohl die Strukturbildung, wenn sie also Strukturen bilden, wo sie also zum Beispiel das Gas verdichten wollen, dann heißt es noch lange nicht, dass sie das Gas so verdichten können, dass sie auch Sterne draus bilden. Denn wenn ich eine Galaxie sehe, also sehe heißt jetzt wirklich im Spektrum beobachten kann, dann hat diese Galaxie bereits Sterne entstehen lassen und hat sich dadurch praktisch ihrer Umgebung bereits kundgetan. Und um die Sterne entstehen zu lassen, müssen sie also Dichten erzeugen, was ich mal am Anfang gesagt habe, sie müssen also über eine molekulare Phase zu einer sehr hohen Verdichtung kommen. Die muss auch kühlen können. Sie können, wenn sie die Ursuppe sich vorstellen, die nur aus Wasserstoff und Helium besteht und Silizium oder sowas, aber keine schweren Elemente enthält, haben sie gar keine Kühlaggregate, die ihnen Moleküle erzeugen. Jetzt musste man hingehen und musste sagen, ja, was hat denn dann überhaupt eine Rolle gespielt? Das kann eigentlich nur das Wasserstoffmolekül gewesen sein. Man kam dann erst drauf, dass das Wasserstoffmolekül, das bindet sich nicht sehr gut, das sind also zwei symmetrische Atome, die haben also nicht gerade eine Affinität zusammenzukommen, die sehr groß ist. Und wenn die zusammen sind, dann haben die auch keine, wir nennen das erlaubte Übergänge, also keine Übergänge, wo Energie erst gespeichert wird und sofort wieder abgegeben wird. Und damit werden die Energie aus dem Gas nicht schnell los. Und da kann man dann auch wiederum erstmal theoretisch darauf, da kann man also darauf, wir müssen irgendwie die Moleküle produzieren, also Wasserstoffmoleküle produzieren und das geht eigentlich nur in dichten und dann dynamisch dominierten Regionen. Wenn sie also Gas zusammenschieben und die Dichte wird hoch genug, dann überwinden diese Wasserstoffatome erstmal, dass die eigentlich gar nicht, also dass die nicht affin sind, ja, dass die im Grunde genommen sich versuchen, im Grunde genommen nichts voneinander zu tun haben wollen. Die werden dann einfach zusammengeschoben. Die müssen eben irgendwie zusammenkommen. Und dann hat man die Moleküle erzeugt und dann kommt man doch dazu, dass man bei hohen Dichten, selbst mit einer geringen Strahlungsrate von den einzelnen Molekül, trotzdem genügend Moleküle produziert hat, sodass man das Gas runterkühlen kann. Das ist auch, also eine Entwicklung gewesen, die in 80er Jahren erst sozusagen uns ein Aha-Erlebnis produziert hat, dass es doch möglich ist, Sterne sehr früh im Universum zu produzieren. Und wenn wir heute zurückschauen, wir sehen also, man weiß nicht, ob zuerst sehr massereiche Sterne da waren, die dann schwarze Löcher gebildet haben, oder das masseärmere, das heißt also 10-mal die Sonne so ungefähr sich als erstes gezündet haben und dann die schweren Elemente sozusagen erzeugt haben, dass es wahrscheinlich keine Sterne waren, die so wie unsere Sonne aussehen. Das ist ziemlich wahrscheinlich, weil wir diese Objekte eigentlich nicht sehen aus der Ursuppe. Da müssten ja noch welche eigentlich vorhanden sein, die also das überlebt haben. Und das sehen wir nicht, sondern es ist eigentlich erst so unsere Sonne ja auch die zweite, dritte Generation eigentlich von Sternen, die wir sehen. Und deshalb nimmt man an, die müssen da gewesen sein, aber wir sehen sie auch leuchten. Ja, wir wissen nur im Augenblick nicht, ob wir schon tief genug zurückschauen, die ersten Sterne zu sehen. Und deshalb wird man also mit den jetzt konzipierten Großteleskopen wie das IELT, also dieses Extremely Large Telescope von der ESO, was jetzt praktisch in der Konzeption ist, wo also jetzt auch die ersten Detektoren dazu, Instrumente dazu entwickelt werden, wo und auch unser Institut daran beteiligt ist, an insgesamt 3 Instrumenten, die als sozusagen als erste Generation der Instrumente in dieses IELT eingeflanscht werden. Da werden wir wahrscheinlich das sehen, welche Objekte die ersten waren, die geleuchtet haben. Also ob es nicht ein schwarzes Loch, will ich nicht sagen, ein sehr massereiches Objekt war, was nachher ein schwarzes Loch geworden ist, was wir brauchen wiederum, weil wir in den massereichen Galaxien im Zentrum überall schwarze Löcher sehen. Das ist also auch, wir wissen gar nicht, wann die entstanden sein sollen. Schwarze Löcher sehen du aufgrund ihrer Auswirkung auf die Umgebung. Richtig, ja, sehr gut, Isa. Ja. Sehr gut, dass Sie da immer nachfragen. Ja. Also wir sehen, dass die zentralen Bereiche in solchen massereichen Galaxien, also wie unsere Milchstraße oder auch noch massereichere Galaxien, dass die schwarze Löcher haben müssen, die durch ihre Gravitation die Umgebung so beeinflussen, dass die in der Größenordnung von 1 Million bis zur 1 Milliarde Sonnenmassen liegen sollten. Mhm. Und die müssen, damit sie sich da gebildet haben, müssen die schon, das ist Frage wieder von Henne und Ei, waren die vor der Galaxie da oder hat sich die Galaxie sozusagen im Zentrum dann erst gebildet? Aber es muss sehr früh passiert sein. Ich hätte noch eine Frage zum Drehimpuls. Wenn sich jetzt die Milchstraße in eine Richtung dreht, Drehimpulserhaltung, naiv gefragt, irgendetwas muss sich dann in die andere Richtung drehen, irgendwo im Universum. Ist so. Also ja, wir sehen kein Problem, dass das erklärt. Nein, das ist also eine interessante Frage. Hat das frühe Universum gleich eine Rotation mitgebracht? Wir sehen heute, dass wir auf kleineren Skalen durchaus koordinierte Effekte sehen, die aber durchaus dadurch kommen könnten, dass, also nehmen wir mal an, Sie haben einen Galaxienhaufen und die Galaxien, die dort einfallen, die bringen bereits Bahndrehimpuls mit, dann würden sie aufgrund der Bewegung dieser Galaxien bereits irgendwie einen bevorzugten Bahndrehimpuls erkennen können, der aber dadurch kommt, dass diese Bewegung im Universum auf diesen Skalen durchaus abgekoppelt ist wieder von einer anderen Bewegung. Aber wir müssen heute erwarten, dass wenn Drehimpuls an einer Stelle in der Einrichtung ist, sehen wir oder haben wir eigentlich auf der anderen Seite das zu erwarten in einem anderen Bereich, dass der kompensiert wird durch eine Rotation in eine andere Richtung. Ich meine, oft fragt jemand, warum dreht sich denn da überhaupt etwas? Und das habe ich mir irgendwie so erklärt, wenn ich ein Seil nehme, ja, und das Seil so ausgestreckt in die Luft werfe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das genau so werfe, dass es sich weder ein bisschen links dreht, noch ein bisschen rechts dreht, ist einfach null oder geht asymptotisch gegen null, weil es wird sich immer ein bisschen drehen. Und auf diese großen Distanzen, wenn sich das dann zusammenzieht, ist diese minimale Drehung einfach entweder nach links oder nach rechts. Es muss sich drehen. Dieses Nicht-Drehen geht ja gar nicht. Ja, es geht. Das liegt auch im Grunde genommen daran, dass sie eben Unterstrukturen gebildet haben, also diese ersten kleineren Masseeinheiten, die da gewesen sein sollten im Universum, die sind ja nicht in Ruhe gewesen. Wir wissen ja eben, dass sich alles bewegt. Deshalb kommt Materie in Filamenten zu anderen Galaxien zusammen oder Galaxien strömen in Haufen ein. Es ist alles in Bewegung. Und schon allein durch diese Relativbewegung, dass wir also von 2 Objekten bereits eine Bewegung zu einem gemeinsamen Schwerpunkt haben, gibt ihnen Drehimpuls. So, ist das. Und das ist diese lokale Kopplung dann, wenn diese 2 Objekte gravitativ dann sich koppeln, dann haben die natürlich diesen Bahndrehimpuls und damit bewegen die sich also schon alleine aneinander in einer Richtung vorbei und dieser Bahndrehimpuls wird übertragen dann in Rotation, ohne dass die ja. miteinander verschmelzen müssen. Ja, ja. Oder sie nehmen zum Beispiel eine große Gaskugel her, der geben sie ganz wenig Drehimpuls und lassen die kollabieren. Dann wissen wir, dass zum Beispiel bei Drehimpuls erhalten, dass mhm. die Winkelgeschwindigkeit größer wird. Ne? Wenn ja. das Objekt kleiner wird, was zum Beispiel eine Einskunstläuferin dadurch produziert, dass sie am Anfang sich langsam dreht mit ausgestreckten Armen und nachher die Arme anzieht. Ne? Da ist also dieser Hebel, der dann erst vorher eine langsame Rotation mit ausgestreckten Armen dann reduziert wird auf angezogene Arme, dann fängt die an, sich schneller zu und sie kann zu gar bewegen. Nicht, und sie kann dabei gar nicht umfallen. Es sei denn, sie hat gleich schief angefangen, genau. Was ja auch dann dazu führt, dass die Leute, wenn sie auch springen, mit einer Rotation dann irgendwie plötzlich schräg aufkommen und dann umfallen. Ne? Ich meine, ich finde, was ich noch auch hübsch finde, ist diese Übergänge auch in den Wechselwirkungen. Wenn ich sage, dass zwei positive Ladungen einander abstoßen, ja, aber wenn ich es als Quark habe, dass ich dann steige plötzlich auf eine andere Art der Wechselwirkung, auf die starke Wechselwirkung ja. und dann geht es dann plötzlich wieder. Das sind schon großartige Sachen. Das ist ja im Grunde genommen, dass man ganze Zeit nicht verstanden hat, weshalb diese Sterne leuchten. Denn wenn Sie jetzt zwei Protonen, also zwei Kerne von Wasserstoffatomen miteinander verschmelzen wollen, dann ist die Abstoßung, die ist viel größer als die Eigenbewegung. Das heißt, Sie schießen die nicht mit einer Bewegung bereits aufeinander, die diese abstoßende Kraft überwindet, sondern da gibt es dann diesen sogenannten Tunneleffekt. Ne? Und Gamow hat es damals eben gezeigt, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann doch zwei von diesen sich abstoßenden Objekten zusammenkommen können. Und das ist, also muss man schon sagen, es ist enorm, wie diese Physik funktioniert, wenn nicht diese geringe Wahrscheinlichkeit da wäre, wären alle Sterne bereits verglüht, weil die viel zu viel Energie produzieren würden. Ja. Ne? Das ist also wirklich ganz fein geregelt im Stern im Grunde genommen, dass sie also mit dieser geringeren Wahrscheinlichkeit über lange Zeit den Wasserstoff auch wirklich langfristig verbrennen können und deshalb diese langen Lebensdauern von Sternen haben. Und da gibt es ja dann wieder diese Feinabstimmung, glaube ich, ist da auch ein Stichwort. Warum ist es alles so fein abgestimmt und da, wo es nicht zusammenpasst, das gibt es ja eh nicht mehr. Richtig, ja. Also wir können wirklich dann, weil wir vorhin den Phasenraum erwähnt haben, wir können wirklich die Entwicklungsphase, muss man jetzt sagen, von so einem Stern in diesem Phasenraum, den können wir nachvollziehen, ja. Und deshalb sehen wir zum Beispiel ganz bestimmte Anzahl von Sternen, die dann gekoppelt sind natürlich, wenn die langlebig sind und diesen Zustand lange aufrechterhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die zu beobachten, wesentlich häufiger. Und deshalb sehen wir die Sterne in diesem Zustand im Phasenraum mit einer besonders großen Wahrscheinlichkeit. Und wenn die sich über ganz bestimmte Entwicklungsphasen viel schneller wegbewegen, dann wird die Wahrscheinlichkeit geringer, die dort zu beobachten. Das können wir also heute sehr gut nachvollziehen und können also auch, deshalb ist dieses Verständnis, wie das Universum sich auch mit der Plasmaphysik, mit der Nukleosynthese, also mit der Kernphysik entwickelt hat, das ist relativ hoch. Die Physik, die spielt da sehr gut rein und wir wissen eben, das ist auch sogar über die Zeit des Universums konstant gewesen. Also die Gravitation wird sich wahrscheinlich nicht geändert haben, aber wir sehen es eben auch, dass sich die Übergänge in den Atomen nicht geändert haben. Denn wir sehen dort, wo wir mit der Expansion des Universums entdecken, dass da eine ganz bestimmte, nehmen wir mal an, Wasserstofflinie verschoben ist durch die Expansion des Universums, dann können wir das zurückverfolgen mit, wenn wir also diese Expansionsgeschwindigkeit korrigieren, dann kommen wir wieder bei der Laborwellenlänge an. Wunderbar. Und da können wir 10 Milliarden Jahre zurückschauen. Das war da auch der Fall. Herr Hensler, wie geht's denn weiter? Also jetzt nicht mit dem Universum, aber in Ihrem Bereich, also wo Sie jetzt gerade eben dran sind, was wird da jetzt stattfinden? Naja, also die Diskussion, die ist ja sowieso immer angestoßen, war ja schon durch andere Papers und auch ich hoffe jedenfalls, dass die Community da offener wird in der Beziehung. Also wenn Sie sehen, es waren vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren ganz wenige, die als Spinne abgetan wurden, die zum Beispiel diese Mond-Theorie verfolgt haben, also diese sogenannte modifizierte Newtonsche Gravitation verfolgt haben. Das wird schon von mehreren jetzt ernst genommen. Da geht man also schon ran und fängt jetzt auch an, Simulationen durchzuführen. Wie würde zum Beispiel das Universum mit dieser Mond-Theorie aussehen? Würde es genauso viel Verschmelzungen zum Beispiel von Galaxien geben? Könnten wir die Haufen genauso verstehen, also die Strukturbildung? Und man kann eigentlich nur hoffen, dass durch dieses dauernde, also steht da Tropfen höhlt den Stein, ja, dieses dauernde Hämmern und dass wir finden, hier haut's nicht hin und da haut's nicht hin, dass man doch irgendwie das Bewusstsein sensibilisiert von Leuten, die also total gutgläubig sind so ungefähr und sagen, nein, das ist alles gegessen und da brauchen wir uns gar keine Gedanken drüber zu machen. Also gefährlich ist es zum Beispiel, und da muss man sagen, da kommen wir regelrecht schon in dieses Mittelalter des Glaubenskriegs zurück, wenn jüngere Leute keine Chance mehr haben, eine Stelle zu bekommen, weil sie vielleicht mal etwas offener in ihrem gesamten Weltbild waren und auch in einem auf einer Veröffentlichung draufgestanden haben, die ein bisschen kritischer ganz bestimmte Sachen hinterfragt hat, wenn die an irgendwelchen Instituten keine Stelle mehr bekommen, weil die einfach sagen, das ist so, basta aus, da brauchen wir nicht mehr drüber zu diskutieren. Hat das diese Dimension? Es hat schon die Dimension. Und das gibt es da so bestimmte, ist es geografisch eigentlich? Kann man das ein bisschen festhalten? Oder, oder geht das durch die Städte quer durch die Instituten? Nein. Ist es schon eher geografisch? Es ist geografisch und da ist auch der Atlantik teilweise dazwischen. Okay. Also sie dürfen bei einigen Sachen dürfen sie an Instituten, zum Beispiel in Amerika, sowas gar nicht erwähnen. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen traurig, ja, dass man da also nicht Universität nicht offen ja ist. Genau so eigentlich ist, dass man eben diese Dinge. Also ich kann Ihnen zum Beispiel von einer Veröffentlichung sagen, dass der Referee, die werden ja, wir veröffentlichen ja Sachen jetzt nicht nur indem man das schreibt und dann irgendwo jetzt in die Bibliothek, an die Bibliotheken schickt und dann hofft, dass das jemand liest, sondern das sind also ganz bestimmte Journals, Journale, also die über ein Referee-System nur Sachen auswählen, die auch wirklich jetzt wissenschaftlich von anderen als gut empfunden worden sind. Und dann ist nicht nur ein Referee dabei, sondern manchmal sind auch mehrere Referees. Und ich muss Ihnen sagen, dass wir von einem Referee mal eine Antwort bekommen haben und das geht dann von dem Journal, wird es uns von dem Editor direkt zugeschickt. Der schrieb als erstes, dieses Paper braucht sich nicht anzuschauen, das hinterfragt die dunkle, kalte, dunkle Materie und da brauchen wir uns keine Gedanken drüber zu machen, also ist dieses Paper auch nicht wert, veröffentlicht zu werden. Also wenn wir so weit schon sind, dann sage ich mir, irgendwie sollten die Leute, wir sind ja Wissenschaftler, wir sind ja meines Erachtens angetreten, nicht um etwas zu propagieren, was alle glauben, dann hätten wir ja auch, natürlich, und schauen, wir wollen eigentlich eine Wahrheitsfindung haben, sonst hätten wir auch in der Kirche, also nicht eintreten, sondern in der Kirche aktiver sein können. Ne? Wir wollen wirklich was herausfinden, was Neues, woraus sind wir wirklich, hat sich das entwickelt, woraus sind wir entstanden und da muss man immer wieder solche Glaubensbarrieren überwinden, aber je offener natürlich die Community ist, umso leichter ist es, sowas zu machen, ne? Und umso schneller geht dann auch die Entwicklung. Und das ist schade, weil davon Stellen und Drittmittel natürlich auch abhängen. Also wenn ich eine Veröffentlichung herausbringe und dann auch die Drittmittel anfordere, und der jetzt der Referee für die Drittmittel, der ist völlig anders geartet so irgendwie oder glaubt also diese Sachen nicht und sie setzt auch diese Glaubensfrage höher als wirklich, sagen wir mal, Beweise oder die Möglichkeit und den Ansatz überhaupt vielleicht eine Fragestellung erstmal zu verifizieren oder zu falsifizieren. Dann sind wir wirklich meines Erachtens schon relativ in einem oder in einem System, wo Sachen auch unterdrückt werden und das darf einfach nicht sein. Ja, aber ich meine, um das ein bisschen auch zu verteidigen, die Sache ist ja schon sehr kompliziert. Es ist jetzt nicht, wir reden da nicht über, ob die Wand weiß ist oder nicht und ob ein rechtwinkliges Bild dazu besser passt, wenn ich zwei Bilder habe, ob da oben die Kante auf derselben Ebene, da geht's. Es ist schon ein Stück kompliziert. Ja, nur wenn ich mit einer guten Begründung rangehe, jetzt nehmen wir mal an, numerische Simulationen durchzuführen oder wiederum Beobachtungen durchzuführen. Also auch wenn wir Beobachtungsanträge stellen, werden die auch natürlich von Referees, also von Gutachtern begutachtet, ob es wert ist, jetzt 100.000 Euro zum Beispiel pro Nacht bei einem VLT-Instrument da aufzuwenden. Da ist natürlich auch kritisch. Und wie bei Galilei ist es wert, durch dieses Fernrohr zu schauen. Richtig. Ja, ne, ist es das wert? Und wenn dann gesagt wird, naja, wir wissen nicht, ob das jetzt in die eine Richtung rauskommt oder in die andere Richtung, aber wir haben ja den Mainstream, der sagt einfach, dunkle Materie ist da. Also warum sollen wir jetzt das Risiko eingehen, vielleicht irgendwas herauszufinden, was das erstmal nur in Frage stellt? Dann geben wir doch lieber dem Mainstream die Beobachtungszeit, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann ist also natürlich die Fragestellung schon von vornherein fast geklärt. Da sage ich mir, das darf eigentlich nicht sein. Ne? Was sind das eigentlich für Menschen, die sich damit beschäftigen, mit diesen Fragen, mit diesen Themen? Was sind Sie für ein Mensch? Also, Sie wandern gerne? Also als Aspekt? Nein, Sport, ja, ich treibe gern Sport. Ja. Naja, also ich muss sagen, dass dieser Typ Mensch hat sich ein bisschen geändert. Ja. Und der Grund ist einfach der, dass heute der Druck, Stellen zu bekommen und dann in der Wissenschaft aktiv zu bleiben und auch dafür bezahlt zu werden, der ist größer, als es früher der Fall war. Früher wurde noch eine, sagen wir mal, als ich da in Deutschland die Galaxienentwicklung so numerisch da angefangen habe, da gab es in der ganzen Welt, da gab es nur in Amerika eine Gruppe von Larsen und so, die hatten das da auch mal vorangetrieben. Da war man noch so ein bisschen Pionier und das wurde anerkannt. Heute sage ich mir, wenn ich eine Pionierarbeit mache, brauche ich A, relativ lange Zeit dazu, wirklich in ein Gebiet neu einzusteigen. Das kann ich mir teilweise nicht leisten, weil ich in dieser Zeit wenig veröffentlichen kann. Ich muss natürlich auch in dieser Zeit eine gewisse Substanz dahinter haben. Das heißt also, ich muss eine Gruppe dahinter haben, ich muss Finanzierung dahinter haben und dann kann ich wirklich mal einen neuen Weg gehen. Und das wird heute teilweise nicht mehr gegeben. Also weil jüngere Leute nur noch auf kurzfristige Zeitstellen gesetzt werden. Das heißt, die haben nur noch die Zeit die haben nur noch die Möglichkeit, in dieser kurzen Zeit das weiterzumachen, was sie eigentlich vorher schon gemacht haben, denn sonst kommen nicht genügend Veröffentlichungen raus. Und wir haben teilweise heute eine, wo wir, muss ich sagen, groß darüber klagen, aber wir machen es trotzdem. Wir haben eine Kultur, dass als erstes Kriterium zum Beispiel bei Bewerbung, weil auf Stellen oft, wenn sie eine Stelle haben, oft sich 50 Leute drauf bewerben oder so, da suchen sich erstmal ganz billige Kriterien heraus, wonach sie die Leute ausscheiden. Und das ist eins der Kriterien, wie viel haben die veröffentlicht. Dann sage ich mir, naja gut, wenn da einer also immer veröffentlicht hat auf Sachen, die er also schon seit 10 Jahren gemacht hat, dann muss ich eigentlich auch ein Kriterium ansetzen und eine Gewichtung ansetzen. Da ist ja nichts Neues mehr rausgekommen. Der hat also keine neuen Ideen vielleicht mehr eingebracht und ist nicht mehr sehr kreativ gewesen. Und diese Kreativität, die ist in vielen Bereichen ein bisschen abhanden gekommen. Wir klagen drüber. Das ist also, wenn Sie sich angucken, viele Sachen, wie sind heute die Kriterien, die angewandt werden, um Wissenschaft oder die Qualität von Wissenschaft zu bewerten, da klagen wir darüber, dass die Kriterien also A, nicht mal richtig festgelegt sind und dass wir oft viel zu simple Kriterien da anwenden, weil wir gar nicht die Zeit haben, tiefer einzusteigen. Wir müssten also jeden Bewerber und Bewerberin müssten wir eigentlich mal interviewen und müssten auch mit einem langen Interview herausfinden, wie viel Inspiration ist da eigentlich dahinter oder ist das nur ein Rädchen im Uhrwerk, ja? Aber dann können Sie keine Galaxiensimulationen mehr betreiben, weil Sie keine Zeit mehr haben. Ja. Also man muss mit einer gewissen Inspiration rangehen und muss auch die Möglichkeit haben, mit diesen neuen Zugangsmöglichkeiten eben vielleicht auch mal etwas zu testen. Das kann ich an der Uni schon machen, aber ich verderbe natürlich jüngeren Leuten die Möglichkeit, wenn die etwas herausfinden, was also so nicht akzeptiert wird, weil es eben irgendwas nur falsifiziert, aber nicht eben sagt, so ist es und so kann man das oder so verstehen wir die kalte dunkle Materie zum Beispiel, dann verhindere ich natürlich auch deren Entwicklung. Wenn da also nicht aus einer Doktorarbeit mehrere Veröffentlichungen herauskommen, dann, wenn die sich woanders bewerben, sind die schon im Hintertreffen anderen gegenüber, die also immer nur im Mainstream gearbeitet haben und dann immer nur das Gleiche und Sie können sagen, manchmal nur ein i-Tüpfelchen draufgesetzt haben auf das, was bereits bekannt ist. Aber eigentlich auch wieder eine Skalenfrage. Wie viel Zeit habe ich für etwas und wie bin ich da getaktet? Also wie oft muss ich was veröffentlichen? Ja. Und das ist vielleicht auch interessant, dass das gerade auch hier ein Problem oder eine Fragestellung ist. Das ist ein ganz klares Problem. Ne? Ich war bei den Imkern übrigens, habe kennengelernt, wie die Imkerei funktioniert. Und die Imker sind organisiert, die haben in einem Gasthaus einen großen Raum und haben sie die Tische so aufgestellt, wie eigentlich in ihren Bienenstöcken die Waben. Und sie wuseln dazwischen herum und geben Informationen weiter. Also ob es da nicht einen zusammen. Und bei ihnen sind einfach diese Skalenfragen auch ja. Also ein Thema, weil auch, ja. Aber wir wissen, dass wirklich fundierte Erklärungen oder sowas auf ganz bestimmte Fragen immer Zeit gebraucht haben. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass eine Veröffentlichung alle 5 Jahre, wie es vielleicht Anfang des letzten Jahrhunderts der Fall war, aber dann fast nobelpreisträchtig, dass das heute noch möglich ist. Das geht einfach nicht mehr, ne? Weil sie dann natürlich auch dem Steuerzahler klar machen müssen, wofür geben wir Geld aus. Natürlich ist dann mal ein Highlight dabei, aber es sind eben auch viele dabei, die irgendwas produzieren, wovon wir eigentlich eigentlich, sagen wir mal, nicht groß, oder womit wir nicht groß vorankommen. Deshalb ist es schon ganz gut, dass auch der Steuerzahler das Recht hat, darauf zu schauen, wie werden unsere Gelder hier ausgegeben. Ne? Und da darf aber meines Erachtens nicht das Kriterium sein, möglichst viel zu produzieren, sondern die Qualität muss auch natürlich damit zählen. Und da muss man auch den Leuten zugestehen, Qualität auch mal über einen etwas längerfristigen Rahmen wirklich aufzubauen. Und da mangelt es oft dran. Sie sehen das auch, dass die Universitätsinstitute heute relativ klein runtergefahren worden sind. Also ich bin aus Deutschland gekommen, da war es ja fast genauso auch wie hier. Wir sind hier schon ein sehr großes Universitätsinstitut. Aber man hat das minimiert eigentlich, dass man gesagt hat, naja, Forschung, das machen wir nebenbei. Das sind ja sowieso alles Wissenschaftler, die haben Interesse an der Forschung. Aber wichtig ist natürlich auch, dass die Studenten durchkommen. Und wie viele Professoren brauchen wir, um zum Beispiel ein ganz bestimmtes Curriculum durchzuführen, wenn ich jedem Professor 8 oder 9 Stunden pro Woche aufs Auge drücke an Lehrer und den Assistenten noch so und so viel, dann reicht ein kleines Institut, weil wir ja in der Astronomie nicht so viele Studenten haben wie zum Beispiel in Geisteswissenschaften. Aber dass natürlich die Forschung Zeit braucht, auch mal wirklich sich hinzusetzen und durchaus mal monatelang was zu testen und einen Gedanken wirklich umzusetzen dann und auch, nehmen wir mal an, in einem Computerprogramm unterzubringen und dann diese Tests durchzuführen, da darf ich nicht abgelenkt werden eigentlich in dieser Zeit. Ne? Also ich muss mich wirklich darauf konzentrieren können, sonst wird es ineffektiv. Wenn ich mich einmal in der Woche da nur ransetzen kann, ist es nicht mehr effektiv. Und wenn ich nur Studenten ransetze, ist es auch nicht effektiv, weil ich die natürlich auch anlernen muss. Natürlich ist es gut, wenn die dann auf dem Gebiet arbeiten. Dann aber, es muss im Grunde genommen die Möglichkeit da sein, längerfristig etwas mal, ein Konzept mal zu entwickeln und auch die Ergebnisse dann auszuwerten und zu sehen, ob das Konzept eben falsch war oder richtig. Mhm. Wichtig ist zu begutachten, ob das Konzept einigermaßen, sagen wir mal, fundiert ist. Also ob die Physik, die dahinter ist, wirklich vernünftig ist. Ne? Das ist ja nicht so leicht. Ne, das ist richtig. Da muss ich also schon einen guten Antrag schreiben oder ich muss in einer Veröffentlichung das auch physikalisch wirklich meines Erachtens detailliert darlegen, weshalb eine Sache so ist. Und da kommt oft auch die Veröffentlichung zu kurz, weil sie oft nicht lang genug sein darf, dann muss es schnell geschrieben werden. Also sie können sich jetzt nicht ein Jahr hinsetzen, um dann 50 Seiten zusammenzuschreiben oder sowas. Das würde nicht akzeptiert werden bei einer Veröffentlichung. Also bei Ihnen ist eigentlich nicht unbedingt Geld jetzt vor der Hand für irgendwelche Geräte, sondern einfach auch Zeit eigentlich eine ziemlich wertvolle Sache. Das ist eine Sache, aber Geld natürlich auch. Also wenn man sich überlegt, was kostet zum Beispiel so eine Arbeitsgruppe, wo wir also mit Computern arbeiten. Natürlich kostet jetzt der Vienna Scientific Cluster, da geht es dann in die Millionen, aber da sind natürlich auch ganze Sparten von Naturwissenschaftlern dran, die dort dran arbeiten. Was kostet eine Doktorandenstelle heute pro Jahr, wenn ich da also mit 33.000 oder sowas rechne, dann ist das eigentlich wenig gegenüber dem, was ich großräumig in einem Budget, wie zum Beispiel in dem österreichischen Budget, da untergebracht sehe, ja, oder wenn ich die Bankenrettung mir alleine angucke, ja, was ich damit wissenschaftlich hätte tun können mit dem Geld. Gut, das überlegen sich jetzt, glaube ich, sogar die Rauchfangkehrer. Alle, was könnten wir mit dem Geld machen? Das ist richtig, aber es war am Anfang, als die Diskussion aufkam, da hat es erstmal überhaupt keiner gespürt. Ja, Wahnsinn, ja. Und jetzt merkt man wirklich, dass es überall reingreift, ja, also wenn wir sehen dann, dass der Wissenschaftsetat jedes Jahr immer wieder in der Diskussion ist, wie viel können wir in die Forschung reinstecken, können wir uns 3% Steigerung leisten, wir wollen ja irgendwo mal bei 5% des Bruttosozialprodukts ankommen, eigentlich wollten wir das bereits 2015 haben, aber wir wissen genau, dass es auch 2020 noch nicht zu erreichen ist, da und wenn Sie da sehen, und das macht, also treibt uns, muss ich ganz ehrlich sagen, also regelrecht immer wieder die Haare zu Berge, wenn ich sehe, wie da diskutiert wird für kleine Summen, um irgendwie was, sagen wir mal, zu nivellieren und oder auf dem gleichen Niveau für die nächsten Jahre zu halten. Und das trägt zu dem Gesamtbudget überhaupt nichts bei. Da geht es meines Erachtens nur darum, alle zufriedenzustellen. Wir haben überall gestrichen. Ne? Das ist so irgendwie, diese Summen, die tragen nichts dazu bei. Wenn Sie also in dem Wissenschaftsetat, nehmen wir mal an, die Förderung vom FWF, von unserem Förderfonds, wenn Sie die im Jahr um 5% hochdrehen würden, dann wäre das gegenüber also einem Knapsen an einem Etat, der dann bereits in die mehrere Milliarden oder sowas geht, wäre das nicht mal im Prozentbereich. Ja? Wenn der FWF immer überlegt, ob er vielleicht 200 Millionen oder sowas bekommt oder bei 180 Millionen liegt oder sowas, dann ist es gegenüber den Milliarden, die wir in Bankenrettung reinstecken, also kein Prozent. Ja, und umgekehrt, man kann dann schon Sachen kaputt machen. Also richtig. Wenn man überall einfach prozentuell. Das ist es. Denn wir müssen mit einer ganz bestimmten Steigung müssen wir immer arbeiten, das ist ganz klar. Ich meine, jeder Ökonom geht davon aus, dass wir also immer Wachstum haben. Da wird es also immer postuliert, wenn kein Wachstum da wäre, ist das eigentlich für einen Ökonom ist das bereits ein Rückschritt. Aber dort, wo das Wachstum dann auch natürlich mit ankommen muss, weil ohne Steigung in der Wissenschaft, in dem Etat natürlich auch nichts, wenn ich was anschaffe an Geräten, ist bereits eine Kostensteigerung von einem Jahr zum anderen drin. Das kann ich nicht einfach gleichmäßig aufrechterhalten. Und wenn die Uni mit dem gleichen Etat leben soll und die Steigerung dann praktisch der Gehälter aber eingehen, ist es im Grunde genommen eine Reduzierung der Universitätsbudgets. Ne? Ich muss jetzt schon nur fragen, wie geht es mit dem Universum weiter jetzt zu den nächsten Milliarden Jahre? Wird's also was wir jetzt machen oder na, was wir... Nein, im Universum selbst. Egal, im Universum selbst? Das ist nicht, was Sie jetzt machen in den nächsten Jahren. Nee, also aber es gibt uns 13,78, glaube ich, oder ein bisschen die Zahl ein bisschen korrigiert. Ja, es korrigiert seit Planck, wissen wir, dass es wieder ein bisschen älter ist, das Universum. Also 13,8 Milliarden. Ja, das kann man sagen. Einmal, also das ist einmal, das bleibt ja erstmal. Und wird, wie wird es weitergehen in den nächsten Jahren? Naja, wir werden also jetzt in den nächsten Milliarden Jahren werden sich halt die Strukturen, und das können wir eben gut voraussagen, die werden sich eben weiter so entwickeln, dass sich dort, wo, wenn das Universum weiter expandiert, dass wir also dort, wo wir bereits Materie haben, verdichtete Materie, dass die noch dichter wird und die leeren bereits heute oder sagen wir mal etwas Gebiete mit geringerer Dichte, die werden noch leerer werden. Noch, ne? Aber das Tolle ist dran, dass wir also bestimmt in den nächsten, sagen wir mal ruhig nur 50 Jahren dann bereits mehr wissen über das Universum und diese Erkenntnis, die geht also schon nicht linear, da brauchen wir eben nicht noch Milliarden Jahre zu warten oder sowas, dass wir wirklich besser wissen, wie auch diese Frühphase des Universums, auch wenn wir den Urknall nicht sehen, aber wie sich die ersten Strukturen da gebildet haben. Und ich hoffe eben nur, dass wir dann irgendwann auch mal dahin kommen zu sagen, die dunkle Materie, was also schon noch vor 20 Jahren schon gesagt wurde, wir werden in der Physik die dunkle Materie finden. Wir haben nichts gefunden. Ja, es ist also weder ein Elementarteilchen, was wir heute im Large Hadron Collider herausfinden können oder woanders in Teilchen beschleunigen, ein Signal oder sowas, ein zuverlässiges Signal gegeben hat, die kennen wir nicht. Also wir wissen, stehen da wirklich, muss ich sagen, schon seit Dekaden eigentlich mit einem großen Fragezeichen da und hatten gehofft, dass wir irgendwie weiterkommen. Ne? Also wir wissen nicht, was da wirklich eine Rolle spielt. Und das Gleiche ist mit der dunklen Materie, mit der dunklen Energie. Ja, wir wissen auch nicht, was das ist. Jetzt gab es neulich, vielleicht haben Sie das gelesen, gab es also eine Möglichkeit, wir müssen immer wieder alles in Betracht ziehen, dass das Universum ja mal aus Materie, Antimaterie entstanden ist und wir finden heute bei einem Detektor, nämlich dem Antimaterie-Detektor von der Raumstation, da finden wir einen Überschuss an Positronen, also an Antimaterieteilchen, die da gemessen werden. Das ist aufregend. Das gibt, also wir müssen irgendwie diese Puzzle zusammentragen, aber dann muss ich auch die Zeit haben, in jede Richtung das Ganze zu überlegen und dann auch nachverfolgen zu können. Und vielleicht finden wir dann doch irgendwie mal das dunkle Materieteilchen. Das wäre natürlich dann wär recht gut, wäre auch beruhigend. Oder aber wir finden wenigstens, dass es nur einen Teil ausmacht und dann noch was anderes noch dazukommt. Ne? Ja, Mann. Boah, ja. Ich denke da immer auch so an so Eisenbahnwaggons, die da irgendwo aus Spanien zu uns kommen und da sind vielleicht so irgendwie ein bisschen Mäuseteilchen, also ein bisschen Mäusecode drinnen und an dem analysieren. Also das zu beobachten, das Einzige ist, daraus zu entwickeln, wie schauen die Mäuse in Spanien aus. Also da denke ich mal, ist irgendwie auch manchmal vergleichbar. Na, aber die, muss ich jetzt schon noch mal fragen, die dunkle Materie, die müsste ja dann in irgendeinem Messgerät hängen bleiben und wenn die Wechselwirkung gravitativ ist, was soll mein Messgerät sein? Das ist richtig, ja. Das ist ja ähnlich wie mit der Paradoxie, kann Gott einen Stein, ein allmächtiger Gott einen Stein kreieren, den er selbst nicht heben kann. Weil wie soll ich, wenn die dunkle Materie so definiert ist, dass sie nur gravitativ wechselwirkt, was soll mein Messgerät, dann werde ich sie nie entdecken. Naja, aber ich müsste zum Beispiel eben eine Messung, das wissen wir also jetzt auch schon zum Beispiel, dass die dunkle Materie bei uns im Universum oder in unserer Milchstraße, muss ich erstmal sagen, so verteilt ist, dass sie gar nicht mal um unser Planetensystem herum oder in der Milchstraßenscheibe konzentriert ist, weil wir genaue Anforderungen, wenn sie jetzt auch genauso verdichtet wäre wie die baryonische Materie, dann wüssten wir, wie sich das auswirkt gravitativ auf die Rotation. Rotation, also dass wir dann, so, dann gesehen, die, das die Kepler-Rotation ja, ja. schon wieder abgeleitet. Ah, verstehe. Also das würde man schon sehen. Das würde man sehen, aber ich glaube eben, wir müssen einfach auch hinkommen, mal festzustellen, ob unsere Messungen überhaupt richtig sind. Wenn wir nämlich die Gravitation jetzt oder aus der Bewegung von Materie auf die Gravitation schließen, dann müssen wir sicher sein, dass wir ein System haben, wo auch wirklich dieser Zustand eines Gleichgewichts erreicht ist. Mhm. Und da gehen viele Kollegen und Kolleginnen leider ein bisschen sehr leicht drüber hinweg, dass sie sagen, ich nehme immer an, das ist bereits ein Gleichgewichtssystem. Aber also wenn wir uns so eine Satellitengalaxie anschauen, die also bei uns zum Beispiel eben herumschwirrt um die Milchstraße, die kann schon gar nicht im Gleichgewichtssystem sein, weil die dauernd durch unsere Milchstraße und durch das Gravitationspotenzial unter Milchstraße geknetet wird. Die wird auseinandergezogen, die wird wieder gestaucht. Mhm. Ich muss also erstmal herausfinden, was sind das für Effekte. Mhm. Und da kann ich Simulationen durchführen. Das hat der eine Kollege, der Mitautor von dieser Veröffentlichung ist, der hat das mal gemacht und der hat gezeigt, dass sich also teilweise Geschwindigkeiten durch dieses Stauchen und Auseinanderziehen erreichen kann, die messbar sind, die das Gravitation völlig falsch falsifizieren. Also kommen höhere Geschwindigkeiten heraus, mhm. als eigentlich aus der Gravitation einer Komponente, die da als Satellitengalaxie herumschwirrt, wirklich vorhanden sein sollte. Und da muss ich auch erstmal meines Erachtens sauber arbeiten. Ja, mhm. Das ist aber, wie gesagt, das ist eben ein langer Weg und man muss sehen, dass man da wirklich peu à peu sich von voranhangelt. Ne? Aber ich bin ja. Herr Professor Hensler, vielen Dank. Ich hoffe, es ist uns jetzt niemand vom Sessel gefallen, die letzten eine Stunde und 53 Minuten. Naja, sind zwei Stunden. Dass jeder fest angeschnallt war. Das war schon eine wilde Tour, die wir da jetzt gemacht haben. Ja, gut. Haben. Ja. Na, weil man in der Astrophysik so das Faszinierende. Sie haben so viel Seitenwege, in die Diskussion auch ableiten kann, weil sie über alles, was wir am Anfang auch gemacht haben, ne? Wenn wir da also gleich die Astrobiologie oder sowas noch dazu nehmen, wie überhaupt Leben auf die Erde oder auch in Planetensysteme hineingekommen sein könnte und so. Also, es ist enorm. Ja, aber ich meine, Sie können noch drüber reden in diesem Themengebiet, weil immer zum Beispiel in der höheren Algebra, Mathematik, das ist ja alles nicht mehr in Worten fassbar, finde ich. Ja? Das ist richtig. Also, Sie machen ja auch viel Mathematik und viel Simulation und viel Programmieren. Es ist noch in irgendeiner Weise beredbar. Ja, oder reden richtig, wir dann nur über einen dünnen Schaum und die große Sache ist drunter? So ist es. Ja, so das ist auch es eigentlich. Ja. Also wir können uns, wenn ich jetzt auf eine Tagung fahre und diese Tagung, die wäre nicht mehr auf meinem Arbeitsgebiet, wo ich also richtig drin stecke, dann könnte ich teilweise die Vorträge nicht mehr verstehen. Aha. Das bei den Physikern auch. Ach schon, ne? Also dieses Beredbare ist ja wirklich praktisch die schon auch an der Oberfläche. Das ist an der Oberfläche. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über nehmen wir nur mal Astrochemie sprechen würden, da wäre meine Kenntnis, wenn wir jetzt tiefer einsteigen, wäre die nicht ausreichend, um jetzt mit einem wirklichen Astrochemiker mich da zu unterhalten und alles genau zu verstehen, wo die ihre Simulationen machen. Also das ist schon. Na, umso dankbarer bin ich, dass Sie uns jetzt, also mir und den Hörern und mir, so ist die Reihenfolge, und dem Hund, der auch heute noch meinen mitkriegen wird, wenn ich das Material jetzt bearbeite, das auch wirklich erzählt haben. Und das war wirklich vielen großen Dank. Dankeschön. Mach ich gerne. Also weil wird irgendwie die Faszination in diesem Gebiet, wir sind nicht Astrophysiker geworden, halt um Geld zu verdienen, sondern wir sind Astrophysiker geworden wegen dieser Faszination. Und es auch weiter zu erzählen. Ja. Naja. Ja, also ich glaube, zum Weitererzählen sind wir einfach verpflichtet. Ja. Ich kann, wenn ich selber von irgendetwas begeistert bin, dann fällt es mir natürlich leicht, jemand anderen auch zu begeistern. Und wenn ich einen Steuerzahler begeistern kann, was wir eigentlich herausfinden, auch wenn der vielleicht sagt, naja, damit kann ich jetzt nichts anfangen und warum geht das nicht in die Waschmaschine ein, in die Weiterentwicklung meiner Waschmaschine oder sowas, da kann ich nur sagen, tut mir leid, aber es geht da ein, wo er also auch sein Weltbild im Grunde genommen hernimmt, ja, ob er zum Beispiel sehr gläubig ist und ich glaube, dass wir zu wenig Naturwissenschaften in der Schule verbreiten mit dieser Euphorie, um ein gewisses Grundwissen auch in der Bevölkerung zu entwickeln, denn dann wäre nicht diese Gläubigkeit an ganz bestimmte Naturphänomene, die dann irgendwie, also Wundergläubigkeit oder sowas, die wäre dann nicht so weit verbreitet. Und die physikalische Theorie wird ja auch von Lehrerinnen und Lehrern gehört. Das heißt, das findet dann auch Informationen aus erster Hand Eingang und ist Ist schön, dass Sie mit uns gesprochen haben. Danke. Oh, okay. Ich geh jetzt heim. Nicht Nudelsuppe. Ich koche jetzt für meine Kinder. Ich mache da ein paar so lokale Verdichtungen im Suppen. Ja, Grießnockerl-Suppen. Grießnockerl gibt's. Und rühre da mal kräftig ja, um. Gut, das. Wenn Sie die verkochen, dann sehen Sie ja, Gott. Ja, es genau. Auseinandergeht. Ne? Ja, und manche rühren die Suppe um und manche essen es gleich vom Rand. Also gibt's Geschichten. Vielen Dank. Okay. Danke. Und das war die physikalische Soiree-Ausgabe Nummer 192, die Sommerausgabe, und ich glaube, das ist auch ganz gut für unterwegs oder für den Strand zu hören. Und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Thank you.